Am Anfang stehen der Glaube an einen Gott, der Wunsch, Wesentliches, diesem Gott Gefälliges zu tun und die Bereitschaft, diesem Ziel das eigene Leben unterzuordnen. Und am Ende steht die Erkenntnis, sich vollständig unterworfen zu haben, ausgebeutet und fremdbestimmt, betrogen worden zu sein. Es sind Dramen der Selbstentfremdung, die Menschen erzählen, die in ihrem Leben in Abhängigkeit von Sekten und repressiven Glaubensgruppen geraten sind. Wenn das ganze Umfeld ausschließlich einer exklusiven Weltdeutung folgt, alle, die man kennt und die einem wichtig sind, dazugehören, Eltern, Lehrer, Freunde, ist es sehr schwer, sich davon zu lösen. Margot Litten hat Frauen und Männer getroffen, denen es gelungen ist, sich aus einer Sekte zu befreien und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bedrückende und berührende Geschichten sind das. Hart erkämpfte Lebenswendungen, die mehr davon erzählen, was wesentlich und wichtig auf der Welt und im Leben ist, als die transzendenten Versprechungen und angemaßten Weisheiten, mit denen Sekten auf Menschenfang gehen. So denke ich zumindest. Gruppen, die Einzelne nur dann und nur so lange akzeptieren, solange sie oder er sich vollständig unterwirft und keine eigenen Ansichten oder Bedürfnisse entwickelt, gibt es auch im Esoterischen, im Aktivistischen und im politischen Bereich. Die lange Nacht weitet den Blick, schildert solche Fälle, erörtert Gemeinsamkeiten solcher Erfahrungen und fragt, was Betroffenen hilft. Seien Sie gespannt auf Einmal Erlösung und zurück. Die lange Nacht über Sektenaussteiger von Margot Litten. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Während die christlichen Kirchen in Deutschland immer mehr Mitglieder verlieren, befinden sich viele Sekten im Aufwind. Versprechen sie doch Geborgenheit, Halt und Hilfe in unsicheren Zeiten und suggerieren den Sinnsuchenden, auf dem Pfad der Erleuchtung zu wandeln. Wer es glaubt, wird selig. Wer freilich irgendwann anfängt zu zweifeln und nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen will, dem wird die Hölle heiß gemacht. Den Sektenkäfig zu verlassen, ist meist sehr schwer, vor allem wenn man dort hineingeboren wurde und somit kein anderes Leben kennt. In dieser langen Nacht berichten Menschen, wie es ihnen in toxischen Gemeinschaften erging und wie sie den Ausstieg schließlich doch geschafft haben. Wir sprechen mit Experten über selbsternannte Heilsbringer, über die hohe Anziehungskraft rechter esoterischer Gruppierungen, stellen Hilfsportale vor und werfen auch einen Blick auf die Kulturgeschichte religiöser Bewegungen und auf die Sektenproblematik in anderen Kulturen. Mit einem Wort, nichts ist uns heilig. Ehrlich gesagt stehe ich noch heute staunend vor dem Mut, den ich damals als knapp 16-Jähriger aufbrachte. Wir waren mal wieder auf Freizeit, diesmal in Bremen, als dieser psychische Druck, den die Prediger ausübten, einfach unerträglich wurde. Und ich spürte genau, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, wenn ich jetzt nicht einfach abhaue hier, dann sterbe ich. Ich hatte Ängste, ich hatte Depressionen, ich hielt es einfach nicht mehr aus. So packte ich klammheimlich meine Tasche, habe mich in den Zug gesetzt und bin einfach nach Hause gefahren und fühlte mich zum ersten Mal richtig frei in meinem Leben. Also ich hätte es wirklich so hinausschreien können, frei, frei, frei. Oh, happy day. Oh, happy day. Leider hält das Glücksgefühl nicht lange. Im Gegenteil, der Traum von Freiheit wird für Bernd Vogt allmählich zum Albtraum. Denn seine evangelikale, freikirchliche Gemeinde behandelt ihn fortan wie einen Aussätzigen. Gewissensbisse und Schuldgefühle quälen ihn. Sein Körper reagiert mit Krankheiten auf das seelische Leid. Die ganze Tragik war, dass ich mich nur rein körperlich gelöst hatte und nach wie vor davon überzeugt war, dass meine Eltern auf dem rechten Weg waren und nur ich das schwarze Schaf war. Also ich hing nach wie vor am Gängelband der Prediger und es sollte sich wirklich noch bitter rächen, dass ich überhaupt nicht fähig war, die erlittenen Traumata und die ganzen Indoktrinationen aufzuarbeiten. Eine Sektenkindheit ist eben kein Mäntelchen, das man einfach so abstreifen kann. Sie ist eher eine Zwangsjacke. Das wird Bernd Vogt klar, je öfter er sein Leben Revue passieren lässt. Also mein Schicksal war es wirklich, dass ich in eine kleine evangelikale Freikirche auf dem Dorf hineingeboren wurde. Meine Eltern waren dort bis zu ihrem Tod bekennende Mitglieder. Mein Bruder ist es heute noch. Und was danach kam, das kann man eigentlich nur als Aufzucht und Dressur beschreiben. Zunächst muss man natürlich wissen, dass es für einen strenggläubigen Christen nichts Wichtigeres gibt als seine Zeit, seine Energie, sein Geld. Alles das, sein ganzes Leben für Jesus zu opfern. Und so dreht es sich bei uns in der Kindheit alles nur um Jesus, um die Gemeinde, um die Prediger, um Singen im Chor. Wir hatten ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Wir, die Guten und die Erretteten, und in der Welt herrschte eben der Teufel und die Weltmenschen, die wir nur noch bekehren mussten. Man hatte mich wirklich bis in den letzten Winkel meines Körpers vollgepumpt mit dem Grausen vor der ewigen Verdammnis und der Angst vor der Wiederkehr Christi. Weil Jesus ja jeden Schritt und Tritt von mir überwachte und meine geheimsten Gedanken kannte, um mich dann irgendwelcher vermeintlicher Sünden, die ich begangen hätte, zu überführen und postwendend zu bestrafen. Das hält einfach kein Kind aus. Ich fühlte mich wirklich wie eine Maschine, die nur zu diesem einen Zweck da war, ihr Leben Jesus und der Gemeinde zu opfern, ihm Dank und Lobpreis darzubringen und die Weltmenschen zu missionieren. An unserem Lebenswandel sollten die Ungläubigen erkennen, wie toll es ist, Jesus nachzufolgen. Also während meine Freunde dann im Fußballverein spielten, heimlich rauchten, Alkohol tranken, flirteten, später dann Tanzkurse besuchten, auf Partys und Diskos gingen, stand ich wirklich wie ein Blödmann daneben, drückte mich in irgendwelchen Schulhofecken rum und trällerte stundenlang irgendwelche Lobpreisgesänge in den Versammlungen. Und natürlich wollte keiner so ein beschissenes, weltfremdes Leben führen wie ich. Und das Beschämendste kam ja noch hinzu, denn ich musste sie ja missionieren. Ich musste ja immer und überall Zeugnis für Jesus ablegen. Und natürlich ging ich meinen Mitschülern mit meinem ständigen Bekehrungsgedöns richtig auf den Sack. Und natürlich überschütteten sie mich regelmäßig mit Hohn und Spott. Aber sie konnten ja auch nicht ahnen, dass ich mir wirklich nichts sehnlicher wünschte, als einfach nur sein zu dürfen wie sie, einfach nur ein ganz normaler Junge sein zu dürfen. Für mich ist es einfach schlimmster seelischer Missbrauch, wenn Kinder unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit ihrer Eltern das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben verwehrt wird. Auf einer Jugendfreizeit, da war ich 12 Jahre alt, bin ich nach der Versammlung wieder zu dem Leiter hingegangen. Und der war noch Pädagoge dazu und habe gesagt, Udo, mir geht es wieder so schlecht, ich habe die Heilsgewissheit nicht. Und dann sagte er, komm mit mir in mein Auto, das war kurz nach Mitternacht, das war in einem Waldgrundstück. Und da musste ich mich in sein Auto setzen und dann fing er ganz normal an zu beten. Und dann plötzlich spürte ich seine Hand auf meinem Kopf und er drehte die Hand immer hin und her richtig druckvoll, dass ich wirklich das Gefühl hatte, er wollte eine Zitrone auspressen und schrie mich an, Satan, fahre aus diesem Menschen, du hast kein Anrecht an diesem Menschen. Und ich fühlte mich einfach nur entsetzlich. Und musste ihm nun noch schildern, dass ich mich nun glücklich fühlte, dass ich nun ein Gotteskind bin. Dabei fühlte ich mich schlechter als jemals zuvor. Dann sagte man ja auch, mit Jesu Hilfe könnte man alles erreichen. Und dann habe ich wirklich im Freibad, so lächerlich sich das anhört, bin ich am Beckenrand gegangen und habe dann versucht, übers Wasser zu gehen, beziehungsweise bin reingesprungen. Und es war natürlich nicht verwunderlich, dass ich natürlich komplett untergegangen bin. Jahre nach seinem Ausstieg vollzieht Bernd Vogt nochmal eine Kehrtwende. Er ist am Ende seiner Kräfte und kriecht zu Kreuze. Für die evangelikale Gemeinde und seine Eltern ist es der Beweis der Gnade Gottes, dass ihre Gebete erhört wurden. Doch bald bricht das religiöse Gefühlschaos wieder auf. Bernd Vogt zieht sich erneut zurück, diesmal für immer. Lässt sich nun therapeutisch begleiten, schreibt ein Buch über seine traumatischen Erinnerungen und schafft es auf diese Weise endlich, seine Vergangenheit zu bewältigen. Die Bezeichnung Evangelikale umfasst die ganze Bandbreite rechtskonservativer, bibeltreuer Bewegungen und Freikirchen. Man verbindet diese Art christlichen Fundamentalismus vor allem mit den USA. In der Tat haben sie dort eine ungeheure Machtbasis. Evangelikale sicherten Donald Trump Millionen Wählerstimmen und damit vielleicht sogar den Wahlsieg. Aber eben auch hierzulande werden sie immer präsenter. Man schätzt, dass es bei uns an die 1,5 Millionen Evangelikale gibt. Auch Marin Kahl ist in einer evangelikalen Familie aufgewachsen, zusammen mit ihren 9 Geschwistern. Es gab daheim nichts anderes als Gott, erinnert sich die heute 40-Jährige. Bei uns war der Glaube an Gott schon immer im Mittelpunkt unseres gesamten Lebens. Das heißt, wir waren schon viel in der Gemeinde, haben abends auch immer zusammen gesungen und gebetet. Es war einfach immer so etwas, was einfach da war, dieser Glaube, und der im Prinzip alles bestimmt hat. Wir durften zum Beispiel nichts von Michael Ende lesen. Ihm wurde auch vorgeworfen, dass er mit Geistern was zu tun hat. Als ich dann älter wurde, hat mich Harry Potter interessiert natürlich. Das habe ich mir dann auch gekauft, das erste Buch. Das hat mein Vater, als er dann gemerkt hat, worum es da geht, zerschreddert, weil er wirklich Angst hatte, dass ich da mein Herz öffne für Geister. Und er wollte natürlich auch nicht, dass irgendjemand anderes dieses Buch in die Hände bekommt und hat es deswegen dann gleich zerstört. Baby Blocksberg war verboten, alles, was mit Hexen und Zauberern zu tun hatte. Aber auch alles, was ein bisschen in Richtung Wissenschaft ging, ich habe gar nichts in Frage gestellt. Das war für mich einfach Realität. Also ich bin damit so früh aufgewachsen. Ich kannte alle Figuren aus der Bibel noch, bevor ich in die Schule gegangen bin. Da war gar kein Raum, irgendwas zu hinterfragen. Das kam viel später bei mir. Ich war nach der Schule dann tatsächlich auf einer Bibelschule, weil ich gedacht habe, es wäre super, wenn ich quasi auch mein ganzes Arbeitsleben für Gott nutze. Und habe kurz vorher auch geheiratet und bin dann mit meinem Mann zusammengezogen. Und in dieser Zeit sind so ein paar Sachen zusammengekommen. Also erstens habe ich halt gemerkt, dass mein Mann Alkoholiker war. Das war mir vorher nicht klar, weil man darf ja nicht vorher zusammenleben. Das heißt, ich wusste es einfach nicht und ich habe sehr gelitten in dieser Beziehung. Und habe mich dann schon gefragt, warum Gott jetzt von mir verlangt, dass ich da jetzt bleibe in dieser Beziehung. Weil es ist in diesen christlichen Kreisen total klar, dass man sich nicht scheiden lassen darf. Und ich habe mich gefragt, was das eigentlich für ein Gott ist, der das jetzt von mir verlangt. Und gleichzeitig habe ich in der Bibelschule auch gemerkt, dass mein Glaube sich ein bisschen unterscheidet von den anderen. Die waren alle immer so fröhlich und waren irgendwie so dankbar für ihren Glauben. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach vor allen Dingen sehr viel Angst, also Angst vor der Hölle und Angst vor Gott als strafenden Gott. Und ich habe mich einfach gefragt, ob ich mich diesem Gott eigentlich unterwerfen würde, wenn es die Hölle nicht gäbe. Und habe dann gemerkt, nee, eigentlich nicht. Es war dann so der erste Schritt, dass ich das alles so hinterfragt habe und habe irgendwie gemerkt, ich spiele da gerade eher eine Rolle. Ich spiele, als würde ich da noch sehr tief dran glauben und in Wirklichkeit hadere ich mit diesem ganzen Glauben, mit Gott. Mein erster Impuls, dann auch wirklich da rauszugehen, war meine Entscheidung, mich von meinem Mann zu trennen. Und damit war sowieso irgendwie klar, ich werde in diesen Kreisen Probleme bekommen. Ich habe dann ein Studium begonnen und dann ist das so nach und nach passiert, dass ich meinen ganzen Glauben auch so auseinandergenommen habe. Und am Ende ist da nichts mehr übrig geblieben, was ich behalten wollte. Und wie ging es Ihnen dann emotional damit? Ja, ich fand das sehr, sehr schwierig, weil der Glaube natürlich das Wichtigste in meinem Leben war. Und als mein Glaube so nach und nach weggebrochen ist, ist natürlich auch der Sinn in meinem Leben weggebrochen. Und da war sehr, sehr viel Leere. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, was ich alles tun kann, was mir vorher verboten war. Also ich durfte plötzlich alles lesen, mir alles anhören, mich mit Themen beschäftigen. Und es hat aber ein bisschen gedauert, bis diese Dankbarkeit für diese Freiheit überwogen hat. Auf ihrer Internetplattform Goodbye Jesus berichtet Marin Kahl inzwischen über ihre Erfahrungen bei den Evangelikalen. Was macht speziell diese Glaubensgruppe ihrer Meinung nach für junge Menschen heute so attraktiv? Die Art und Weise, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, vermutet sie. Dass sie eine sehr moderne Strategie haben. Es gibt Lichtshows, es gibt tolle Lieder, es ist emotional ergreifend. Die haben einfach ein sehr gutes Marketing. Und ich glaube, dass die dadurch einfach sehr viel Erfolg haben bei Menschen. Bernd Vogt sieht es ähnlich. Diese charismatischen Prediger bieten wirklich einfache Lösungen und stecken Jesus wie eine Blombe in einen faulen Zahn. Die holen dich genau da ab, emotional, wo du dich gerade mit deinen Problemen befindest. Und die Evangelikalen sind ja gerade deshalb so erfolgreich, weil sie es wirklich perfekt verstehen, erzkonservative Inhalte perfekt zu verpacken in einer Mischung aus Party und Disco. Und wir als Außenstehender in diese Versammlung reingerät, der hat eher das Gefühl, auf Popkonzerten zu sein, als dass er einen Gottesdienst besucht. Es wird wirklich getanzt, es wird gehüpft, es gibt ekstatische Gesänge, es ist komplett irre. Dieses Marketing kommt in der Tat gut an, vor allem bei der jüngeren Generation. Auch andere Formen christlichen Entertainments sind ein Renner. Beispielsweise die US-amerikanische Serie The Chosen über das Leben Jesus, konzipiert von einem evangelikalen Filmemacher. Inzwischen werden die Staffeln in 30 Ländern ausgestrahlt. Auch hierzulande haben sie es in die Top 10 der meistgestreamten Shows geschafft. Biblische Botschaften mit ein bisschen Zeitgeist aufzupeppen, ist auch die Idee von Hello, der wohl erfolgreichsten Gebets-App der Welt. Finanziert wurde sie vor allem von Trumps Vizepräsident Vance und dem rechtslibertären PayPal-Gründer Peter Thiel. 40 Millionen US-Dollar haben die beiden angeblich investiert. US-Schauspieler werben für die App. Millionen Menschen weltweit haben sie inzwischen heruntergeladen und lauschen auf diese Weise Bibelversen und Meditationsmusik, aber auch den Ansprachen christlich-fundamentalistischer Influencer. Kritiker warnen in dem Kontext vor religiöser Manipulation. Nicht nur die Evangelikalen befinden sich im Aufwind. Inzwischen gibt es bei uns nachgerade einen Supermarkt religiöser Gemeinschaften. Ein unüberschaubares Angebot, dessen Spektrum von harmlos bis radikal reicht. Ihre Mitglieder leben in einer eigenen Welt, mit festen Strukturen und Hierarchien. Dem Himmel nahe. Die Hölle, das sind die anderen. Umgangssprachlich werden sie meist Sekten genannt. Wobei Experten diese Bezeichnung eher meiden und neutralere Begriffe bevorzugen. So Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der Sektenbegriff ist sehr umstritten. Ich mag ihn eigentlich nicht, weil er sehr pauschalisiert und sehr vorverurteilend ist. Wir sprechen lieber von konfliktträchtigen Gruppierungen mit Risiken und Nebenwirkungen, die eben solche Gruppen haben. Ich selbst habe natürlich die Bezeichnung Sektenbeauftragter auch in meiner Amtsbezeichnung. Ist insofern nicht schlecht, weil Ratsuchende mich über diese Bezeichnung eher finden, als jetzt zum Beispiel über Weltanschauungsbeauftragter oder Experte für neureligiöse Bewegungen. Und die häufigste Frage, die am Anfang gestellt wird, lautet, ist XY eine Sekte? Also im Sinne einer vereinnahmenden, verletzenden Religiosität. Ursprünglich war die Bezeichnung Sekte ja mal wertneutral und definierte eine Gruppe, die einer bestimmten Richtung folgt. Erst im Lauf der Jahrhunderte und besonders ab den 1960er Jahren, seit dem Erstarken der neuen religiösen Bewegungen, wurde der Begriff negativ konnotiert. Wie viele Menschen in Deutschland heute tatsächlich sektenähnlichen Gemeinschaften angehören, lässt sich nicht beziffern. Eine solche Erfassung widerspricht dem Grundgesetz, das Religionsfreiheit gewährt. Sicher ist jedoch, dass ihre Zahl steigt. Wir werden mit Matthias Pöhlmann und anderen Experten noch genauer darüber sprechen. Und natürlich auch darüber, wie es zu diesem Boom kam. Wer kennt sie nicht? Die Zeugen Jehovas, die mit der Zeitschrift Wachturm an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen stehen oder von Haus zu Haus ziehen mit dem Ziel, andere von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Also zum Beispiel davon, dass die Endzeit nahe ist, dass Bluttransfusionen abzulehnen sind, dass die Ehe ein heiliger Zusammenschluss ist und Homosexualität eine Sünde. Gegründet in den 1870er Jahren in den USA, nannten sie sich zuerst Ernste Bibelforscher und seit 1931 dann Zeugen Jehovas. Heute gehören ihnen weltweit knapp 8,7 Millionen Menschen an, wobei die deutsche Gemeinde mit etwa 178.000 Mitgliedern zu den größten Europas zählt. Seit 2017 sind die Zeugen Jehovas in allen deutschen Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und damit rechtlich den großen Kirchen gleichgestellt. Trotzdem bleiben sie umstritten. Man wirft ihnen vor, fundamentale Grund- und Menschenrechte zu missachten. So belegt etwa eine 2024 veröffentlichte Studie der Universität Zürich, dass ehemalige Zeugen Jehovas in ihrer Kindheit dreimal häufiger als die Allgemeinbevölkerung körperliche und sexuelle Gewalt erlebten und auch sechsmal häufiger emotionale Vernachlässigung. Jeder Dritte leidet unter psychischen Erkrankungen. 10% der Ausgestiegenen unternehmen einen Suizidversuch. In Berlin treffe ich Birgit Kluge, eine 60-Jährige, deren Familie bereits in der vierten Generation Mitglied der Zeugen Jehovas ist. Birgit wurde also, wie auch ihre vier Geschwister, in die Gemeinschaft hineingeboren. Das bedeutet, dass die Lehren der Zeugen Jehovas, also das ganze Konstrukt der Lehre, unser ganzes Leben beeinflusst hat. Also es hat zum Beispiel beeinflusst, wie meine Eltern uns erzogen haben. Als ich Kind war, war zum Beispiel Zucht und auch körperliche Zucht noch eine wichtige Sache. Mein Vater hat uns geschlagen, weil er die Idee hatte und die wurde vermittelt durch diese religiöse Lehre, dass körperliche Zucht für Kinder notwendig ist, damit man sie gut ins Leben bringt. Oder für Kinder, gehorcht euren Eltern, damit ihr lange Zeit auf der Erde lebt. Also ich hatte so die Einstellung und den Gedanken, wenn ich meinen Eltern nicht gehorche als Kind, dann würde ich auch sterben. Diese Dogmen haben sich nicht nur auf die Erziehung zum Beispiel ausgewirkt, es hat auch die Einstellung zur Bildung beeinflusst. Wir sollten zum Beispiel nicht aufs Gymnasium gehen, wir sollten nicht auf die Universität gehen. Das wurde so als Brutstätte rebellischen Denkens, als eine Stätte, wo der Teufel eigentlich besonders aktiv ist, gesehen. Das Bedrohungsszenario wurde ja noch ergänzt durch Armageddon. Das ist dann ja die krasseste Sache, die einen bedrohen kann. Armageddon ist so der Gerichtstag Gottes, wo eine endgültige Abrechnung mit der Menschheit stattfindet. Und das hat mich geprägt. Also diese Angst, einerseits auch diese Freude, dass danach halt auch was ganz Tolles kommt, aber auch die Angst, einmal könnte ich es vielleicht nicht schaffen, aber zum anderen auch der Gedanke, davor werden wir Gegenstand des Hasses aller Menschen sein. Und ich hatte sehr viel Angst vor anderen Menschen, die keine Zeugen Jehovas sind, dass sie mich quälen könnten, dass sie mich irgendwie foltern könnten oder so. Das hat meine Kindheit geprägt. Diese ganze Bedrohung, die da aufgebaut wurde in der Gemeinschaft, die war für uns genauso real wie für Sie und mich jetzt heute vielleicht der Klimawandel ist oder der Ukraine-Krieg. Kann man jetzt nicht direkt sehen, so, aber es ist ja für uns real. Birgit Kluge versucht, alles richtig zu machen. Sie missioniert, wird Ehefrau eines Zeugen Jehovas, bekommt zwei Kinder und erzieht sie im Geiste der Gemeinschaft. Wie kam dann eben doch der Wendepunkt, dass Sie den Ausstieg geschafft haben? Das war ein ganz langer Weg, der aus ganz, ganz, ganz vielen kleinen Puzzleteilen zusammengesetzt ist. Ein entscheidender Aspekt ist schließlich der Wunsch, ihre Kinder, inzwischen 10 und 15 Jahre alt, nicht weiter zu indoktrinieren. Deshalb verabschiedet sie sich von der Gruppe, von den Eltern und schafft es schließlich auch, ihren Mann zum Ausstieg zu bewegen. Dieser sogenannte soziale Tod, also das Abschneiden von Kontakten, würde ich sagen, ist für Menschen schon schwer zu ertragen, weil wir eigentlich Herdentiere sind. Und es ist Ihnen nie mehr gelungen, später nochmal Nähe zu den Eltern und zu den Geschwistern aufzubauen, also wiederherzustellen? Nein, leider nicht. Ich habe meine Mutter später noch einmal sehr unverhofft besucht. Sie war in einem Haus für betreutes Wohnen und ich wollte erst nur gucken, weil ich eben in dieser Stadt noch mal was zu tun hatte, ob sie noch lebt. Dann habe ich halt geguckt. Ich habe ihr Klingelschild gesehen, dann konnte ich nicht widerstehen, dann habe ich halt geklingelt. Und weil sie mich nicht erwartet hat, hat sie sich ganz doll gefreut, als ich an der Tür stand und hat auch echt so geweint und dann haben wir uns in den Arm genommen und es war ganz schön. Und dann hat sie mich reingebeten und dann habe ich gemerkt, dass so ein Wechsel bei ihr stattfand. Dann wurde sie irgendwie anders, auch ängstlich. Und dann habe ich sie gefragt, was mit ihr ist. Und dann hat sie gesagt, ihr kommt das alles irgendwie nicht richtig vor. Und sie hat auch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht ihren Gott kränkt oder auch vielleicht ihr ewiges Leben verliert. Also da habe ich gemerkt, die erste Reaktion, glaube ich, die ich bei ihr gesehen habe, das war eigentlich ihr Mutterherz. Und danach würde ich sagen, das war die Lehre der Gruppe. Und diese Lehre erweist sich als so stark, dass Birgit, als ihre Mutter stirbt, nicht mal mit zur Beerdigung kommen darf. Die Familie verbietet es. Inzwischen hat Birgit Kluge im Hier und Jetzt Fuß gefasst und in Berlin eine Plattform für aussteigewillige Zeugen Jehovas gegründet, JZ Help. Auch David Czusewski, Manager in München, hat so ein Internetforum geschaffen, den Dodo Club. Der Name leitet sich vom bereits ausgestorbenen Vogel Dodo ab. Denn viele von uns, so David Czusewski, haben sich vor ihrem Ausstieg wahrscheinlich wie der letzte Dodo gefühlt, weil man als Zeuge Jehovas ja mit niemandem über seine Zweifel sprechen kann. Ich bin reingeboren worden bei den Zeugen Jehovas in Kempten. Die Mutter war in erster Generation schon Zeugin Jehovas und der Vater hat sich selbst anscheinend im Alter von 14 Jahren konvertiert zu den Zeugen Jehovas aus der katholischen Kirche heraus. Ich bin da aufgewachsen und fand es immer befremdlich, dass wir so anders sein mussten, weil ich eigentlich ein Urbedürfnis hatte, mit Menschen gut auszukommen, mich einzufügen. Unser gesamtes Sozialgefüge war extrem zersplittert. Und heute muss ich enorm lachen darüber, dass wir tatsächlich unterhalb einer Mormonenfamilie gewohnt haben. Und das war wirklich skurril für mich. Denn beide Familien haben natürlich behauptet, die exklusive christliche Wahrheit zu vertreten. Und das war für mich als Kind irritierend, dass mein Freund, mit dem ich da draußen Fußball gespielt habe, mit der gleichen Überzeugung erzählt hat, dass sie die Wahrheit haben und ich habe erzählt, wir haben die Wahrheit, weil man uns das so beigebracht hat. durften nur eine gewisse Anzahl von Stunden auf dem Hof überhaupt Fußball spielen mit anderen Kindern. Wir durften zu keinen Geburtstagen gehen. Wir durften keine zu engen Freundschaften eingehen. Immer wenn die Eltern das Gefühl hatten, da entwickelt sich wirklich eine persönliche Beziehung zu anderen Kindern, haben sie eingegriffen und haben uns systematisch isoliert, haben uns zurück ins Haus gerufen, haben uns verboten, dass wir weltliche Musik hören. Also es war wirklich ein Isolierungsvorgang, der dazu geführt hat, dass man natürlich als Außenseiter wahrgenommen wurde und im Gegenzug dann sich noch mehr benommen hat wie einer. Und wie war es in der Schule, also im täglichen Zusammensein eben mit der Klasse, die ja nicht Zeugen Jehovas waren? Ja, ich habe mich geschämt. Ich habe mich den ganzen Tag geschämt. Ich mochte das Ganze nie wirklich. Ich hatte mich dann enorm angestrengt, um in der Hierarchie zu steigen. Habe fleißig studiert, habe Vorträge in 3 Sprachen gehalten und wurde dann auch Ältester, so eine Art Diakon, Pfarrer, also Laiengeistlicher innerhalb einer Versammlung, der auch viel Autorität hat über die anderen. Diese Ältestenfunktion, die wollte ich irgendwann mal einnehmen. Und dann habe ich die eingenommen und habe hinter die Kulissen über die Abläufe mehr erfahren. Und meine Zweifel sind dadurch nicht weggegangen, sondern noch größer geworden, dass das ein gottgeleitetes oder sinnvolles christliches Unterfangen sein könnte. Ich habe dann 2 Jahre lang ganz bewusst geschwiegen, in meinem sozialen Umfeld gegenüber, meiner Familie, meinen Freunden und so weiter. Und wenn du nicht mehr funktionierst, wenn du nicht mehr in die Versammlung gehst, nicht mehr in den Predigtdienst, ziehen sich die meisten automatisch komplett zurück. Die reagieren auch nicht mehr auf Nachrichten, die folgen keinen Einladungen mehr. Also man wird sofort im Endeffekt wie ein krankes Seuchenschaf ausgestoßen, weil man eine ansteckende Krankheit hat. Und die ansteckende Krankheit lautet in der Definition der Zeugen Jehovas geistige Schwäche. Man ist quasi verrückt geworden. Der Fanatisierungsgrad der meisten Zeugen Jehovas hat ein Level erreicht, das ein offenes Gespräch, wo sie schon wissen, dass die andere Seite eine Gegenposition vertritt, überhaupt nicht möglich ist. Ich habe ganz bewusst sehr lange meinen Mund gehalten, um mich neu zu finden, um Atempausen zu kriegen und habe mich Stück für Stück rausgezogen. Und das Spannende war, dass mehr und mehr meiner Freunde dann auf mich zukamen und halt mal wirklich wissen wollten, was los ist. Und Leute, die man seit 20 Jahren kennt, offenbaren sich dann plötzlich und sagen, mir geht's ja ganz genauso. Also ich will da ja auch schon lange raus. Ich habe das auch verstanden, dass das nicht stimmt. Wie machen wir das? Wie kommen wir da weiter? Und im Endeffekt gibt es nur eine brutale Wahrheit. Im System der Zeugen Jehovas muss man einen Neustart riskieren und wagen und muss alles aufgeben und verlieren, wenn man raus möchte. Wir haben hunderte Menschen in unserem Netzwerk inzwischen, denen allen genau dasselbe widerfahren ist. Ich bin auch fast verzweifelt. Ich bin auch fast in eine Depression gefallen und habe überlegt, wie ich diesem ganzen Drama, wenn du verstoßen wirst, wie kannst du dem Abhilfe schaffen? Also ich habe dann sofort eben angefangen, ein Netzwerk aufzubauen, neue Freundschaften zu knüpfen. Dann bin ich mein Telefon durchgegangen und habe so ziemlich jeden Menschen, den ich die letzten 10 Jahre vielleicht auch nur flüchtig kennengelernt habe, kontaktiert und habe versucht, neue Beziehungen aufzubauen. Es gibt genügend Leute, die schaffen das nicht. Die sind komplett alleine und die sitzen völlig verzweifelt und depressiv in ihrer Kammer und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Im Grunde findet sich bei allen Sekten, oder nennen wir sie problematische religiöse Gemeinschaften, dasselbe Muster. Wir, die Guten, ihr, die Bösen. Diese Exklusivität wird biblisch begründet. Und zugleich wird eine Ausstiegsphobie gezüchtet, so der Psychologe Dieter Roman aus München, der seit rund 40 Jahren Sektenaussteiger therapeutisch begleitet. Also es wird von vornherein gesagt, verlässt du uns, verlässt du Gott. Du verlässt nicht eine Gruppe von Menschen, du verlässt Gott, das Himmelreich. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man dann sagt, ich gehe hier weg. Und dann wird zusätzlich gesagt, wenn du uns verlässt, wirst du Krankheiten erleiden. Menschen, die dir wichtig sind, werden sterben oder krank werden, Unfälle haben. Also man bekommt quasi gesagt, verlässt du das Licht, bist du absolut ein Gefangener der Dunkelheit. Diese Ausstiegsphobie ist, glaube ich, weltweit das, was die meisten Kultmitglieder in ihren jeweiligen Kulten, Sekten hält, obwohl sie innerlich schon längst gekündigt haben, bleiben sie kleben. Dieter Roman weiß, wovon er spricht. Er war als junger Mann einst selber in einer Sekte verfangen. Ich glaube schon, dass ich behaupten kann, dass auch ich einer dieser sogenannten Sinnsucher war, vor allem in den jüngeren Jahren, mit erstmal vorausgehend Drogenerfahrung und dieses doch äußerst dysfunktionale Elternhaus. Und als ich aufhörte, Drogen zu konsumieren, das war so mit 18, war wieder diese Sinnfrage da. Ich bezeichne das gerne als Loch im Bauch. Dieses Loch konnte ich mit Drogen eine gewisse Zeit sehr, sehr gut abdecken und auch eine gewisse Realitätsflucht für mich rechtfertigen. Aber als ich dann aufhörte, Drogen zu konsumieren, war eben dieses Loch im Bauch wieder da. Und in genau dieser Zeit der tief empfundenen Leere, da begegneten mir die Kinder Gottes. Und die haben sich natürlich von vornherein nicht als Kinder Gottes zu erkennen gegeben, sondern haben erzählt von Friede, Freude, Eierkuchen, Liebe. Alles Dinge, die ich eigentlich ganz gerne gehabt hätte in meinem Leben. Eine gewisse Harmonie. Aber ich glaube, in erster Linie war es das starke Bedürfnis nach Bedeutung. Ein bedeutsames, wichtiges Leben führen zu dürfen und selbst als Mensch auch Bedeutung zu haben. Und diese sogenannten Sektenstrukturen tragen sehr viel dazu bei, dass man sich künstlich aufwertet zu einem Retter des Lichts, zu einem Erretter der Welt, zu einer absoluten Überhöhung der eigenen Persönlichkeit. Das ist ein immens berauschendes und sehr, sehr intensives Gefühl. Ein Preis, den man dafür zahlt und den auch ich dafür bezahlt habe, ein hohes Maß an Kontrolle über sich ergehen zu lassen, das sieht man am Anfang als Suchender noch nicht. Das ergibt sich erst im Laufe der Zeit durch den sogenannten Sektenalltag. Denn eine sogenannte Sekte hat natürlich auch einen Alltag mit ganz, ganz deutlich definierten Spielregeln. Roman bricht damals seine kaufmännische Ausbildung ab und zieht mit den Kindern Gottes nach Nepal, um dort, wie sein offizieller Auftrag lautet, armen nepalesischen Bauern zu helfen. In Wirklichkeit geht es freilich um Missionierung. Das ist ja nicht nur ein bisschen missionieren, sondern der Auftrag lautet ja eher, Armageddon, der Untergang der Welt ist nah und wir müssen jetzt so viele Seelen wie möglich retten in der sogenannten letzten Zeit. Die Kinder Gottes gingen und gehen davon aus, dass der Antichrist da ist, dass die Tage gezählt sind und dass diese unsere bekannte Welt in Kürze vernichtet werden wird. Allerdings ist diese Theorie schon Jahrhunderte alt. Wiederholt sich einfach nur in unterschiedlichen Zeitaltern. Es ist eigentlich immer dasselbe. Diese Vision, es geht alles zu Ende und wir aber werden als Speerspitze am Ende überleben und das Himmelreich erben. Die Aufgabe, nicht nur ein bisschen Welt retten, sondern die ganze Welt retten. Das ist schon sehr, sehr überheblich. Aber das kann ich erst heute, nach vielen Jahren, in der Rückschau sagen. Für Dieter Roman waren die Widersprüche bei den Kindern Gottes immer größer geworden und so kehrte er der Gruppe schließlich den Rücken, holte in Deutschland auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach und begann ein Psychologiestudium. Warum sind sektenähnliche Bewegungen seiner Meinung nach denn heutzutage so gefragt? Endlich anzukommen, nach Hause zu kommen, eine Art geistige Heimat zu finden. Dieses Bedürfnis ist zutiefst menschlich, kann aber auch und wird es leider auch täglich missbraucht. Menschen in diesen Gemeinschaften werden systematisch klein gemacht. Aber auch hier, ganz wichtig zu verstehen, wir haben es auch zugelassen, dass wir klein gemacht werden. Früher, so Roman, haben diese Gruppen mit dem Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft geworben. Heute versprechen sie Selbstoptimierung. Was wir heute ganz stark haben, ist diese Coaching-Bewegung. Das muss nicht unbedingt in Abhängigkeit führen, aber es gibt heute wohl kaum etwas, das nicht gecoacht wird. Beruf, Ernährung, Fitness, Partnerschaftscoaching, das finde ich schon äußerst bedenklich. Wie ist denn die Menschheit so weit gekommen bis heute ohne Coaching? Warum haben Menschen denn so große Angst, Fehler zu machen? Sie glauben immer, alles richtig machen zu müssen. Doch wer definiert denn, was richtig ist? Und wem haben wir erlaubt, dass er für mich definiert, was richtig ist? Dieses alles richtig machen birgt für mich die ganz große Gefahr, weil nur wenn ich bereit bin, Fehler zu machen, kann ich lernen. Ich lerne durch Fehler. Radikal christliche Gemeinschaften sehen das genau umgekehrt. Ihre Mitglieder haben zu funktionieren, fehlerfrei und in absolutem Gehorsam. Vor allem Kinder müssen sich daran halten, sonst erleben sie, mit Bibelsprüchen gerechtfertigte, physische Gewalt. Zum Beispiel bei der Sekte der 12 Stämme, in der es besonders stark um Drill und Druck geht. Robert Pleyer, der als 20-Jähriger dazukam und ihr dann 20 Jahre lang angehörte, hat ein Buch über seine Erfahrungen dort geschrieben. Der Satan schläft nie. Er berichtet davon, wie Kinder tagtäglich mit Weideruten geprügelt werden, wie er selbst als Lehrer seine Schüler und auch die eigenen Kinder züchtigt. Manchmal bildet sich am Treppenabsatz zum Disziplinarraum im Keller ein kleiner Stau, weil das Zimmer noch nicht frei ist. Betäubt und routiniert hören die Kinder die Schreie ihrer Vorgänger und zählen die peitschenden Schläge, die ihre Freunde erhalten. Einziges Ziel: die bedingungslose Unterordnung. Entsprechend sieht der Alltag auch der Erwachsenen aus. Sie dürfen keinen eigenen PC haben. Das Telefon wird überwacht. Sie müssen 16 Stunden am Tag arbeiten, und zwar ohne Lohn. Sie haben Konten, aber nur zum Empfang des Kindergeldes. Alle EC-Karten behält der Ältestenrat. Privateigentum ist tabu. Widerspruch wird abgetan mit der Aussage: Wer den Ältesten widerspricht, widerspricht Gott. Robert Pleyer hält es fast 20 Jahre dort aus, obwohl er, wie er in seinem Buch schreibt, sich oft selbst hasst und hemmungslos weint. Doch der Gruppenzwang ist zu groß. Pleyer ist nicht stark genug, ihm zu widerstehen. »Ich schäme mich dafür, was ich in meinen Kindern zerstört habe«, sagt er heute. 2011 hatte er den Ausstieg schließlich geschafft. Seine Ehe mit einer Sektenangehörigen ging darüber zu Bruch, aber inzwischen lebt er eigenständig und zufrieden mit einer neuen Partnerin. »Ich möchte ihn gerne treffen, um mehr zu erfahren über seine Zeit bei den 12 Stämmen. Doch er lehnt ab. Seine traumatischen Erfahrungen würden dann trotz jahrelanger Aufarbeitung sofort wieder hochkommen. Und das wolle er um Himmels Willen vermeiden. Die 12 Stämme haben nach Sorgerechtsstreitigkeiten mit Jugendämtern Deutschland mittlerweile verlassen und sind nach Tschechien umgesiedelt. Auch die organische Christusgeneration, die sich Mitte der 1980er Jahre in der Schweiz formierte, ist berüchtigt für ihren Umgang mit Kindern. Ihr Gründer Ivo Sasek, ein gelernter Automechaniker, fühlte sich früh von Gott berufen und sah sich bald als dessen Prophet. In der Schweiz gilt er bis heute als einer der erfolgreichsten Sektenprediger. Aber auch in Deutschland findet er immer mehr Anhänger. Er verbreitet Verschwörungstheorien, leugnet den Klimawandel und prophezeit den Dritten Weltkrieg. Und er verehrt Hitler. Dessen Buch »Mein Kampf« kommt für Sasek gleich nach der Bibel. Seine 11 Kinder waren lange sein Marketing. Mit ihnen und seiner Frau tourte er durch die Lande, präsentierte ein umfassendes Bühnenprogramm und gaukelte eine heile Familienwelt vor. Du bist gesegnet. Jetzt und hier, blick nicht zurück und frage dich, was ist da bloß passiert? Inzwischen hat das Bild allerdings Risse bekommen. 3 seiner Söhne sind ausgestiegen, weil sie nicht mehr ertrugen, was sich hinter den Kulissen abspielte. All die Demütigungen, die ständigen Züchtigungen, die Teufelsaustreibungen. Für ihren Vater Ivo Sasek sind sie seitdem Verräter, Abtrünnige, von Dämonen Besessene. Claudia Müller studiert Soziologie, als sie durch die Trennung von ihrem Freund in eine Krise gerät. So öffnet sie ihr Herz für eine freikirchliche Gemeinde, die ihr vermeintliche Geborgenheit vermittelt. Sie gibt sogar ihr Studium auf, als man ihr klarmacht, es sei irrsinnig, als Frau zur Uni zu gehen. Stattdessen wird sie Krankenpflegerin, arbeitet dann ein Jahr lang in Israel in einem Heim für Holocaust-Überlebende und als sie zurückkommt, merkt sie, dass ihre Gemeinde sich inzwischen dem Prediger Ivo Sasek angeschlossen hat. Auch Claudia lässt sich mit hineinziehen. Das war damals die Zeit, da ist Sasek mal angezeigt worden, er würde seine Kinder misshandeln. Das hat eine polizeiliche Untersuchung gegeben, die offensichtlich aber angekündigt war. Man hat dann die Kinder untersucht. Es ist überhaupt nichts zu finden gewesen an irgendwelchen Misshandlungszeichen. Sasek ist dann da entlastet worden und das hat er natürlich wie ein Panier vor sich hergetragen. Er wird verleumdet, so übel verleumdet. Und ich habe es geglaubt, woher hätte ich es denn anders da wissen sollen? Manche Themen sind mir schon ein bisschen seltsam vorkommen, was er gepredigt hat, aber damals war die Ausrichtung rein christlich. Allerdings nicht lange. Immer mehr antisemitisches Gedankengut kommt hinzu. Sasek verbreitet es nicht nur in seinen Predigten, sondern auch in einer eigenen Zeitschrift, in Büchern, in den sozialen Medien. Die Leute merken doch gar nicht wirklich, was mit ihnen passiert. Wenn jemand ein bisschen so für Verschwörungsideologien offen ist, das ist natürlich dieses Riesenscheunentor. Da wird ihm dann verkauft, schau, das und das ist auch noch böse und komm doch zu uns. Wir sind die neue Welt, wir sind die Wiederkunft Christi, wir sind die Guten. So verkauft man das. Ich habe die Aufgabe gehabt, bestimmte Themenbereiche zu recherchieren. Lauter schreckliche Themen, Vergewaltigung, Kriminalität, Kindesmissbrauch. Sie wollten dann auch noch, dass sie Sodomie übernehmen. Da habe ich gesagt, nicht mehr, ich habe so viele schreckliche Themen, das nicht auch noch. Also ich bin damals in der Staatsbibliothek in München gesessen, habe da recherchiert ohne Ende, habe meine Dossiers verfasst und das hat dann Sasek verwendet für seine Predigten oder Bücher. Es war wirklich als Beleg gedacht, die Gesellschaft ist total kaputt. Und wir sind die neue Welt, wir sind die Guten, die das alles ändern werden. Die Unterwerfung unter Gottes Willen und was Sasek dafür hält, ist sein zentrales Anliegen. Zum Beispiel veröffentlicht er in seinem Verlag das Buch »Mama, bitte züchtige mich«. Als Autoren firmieren die drei ältesten Kinder der Sasek-Familie, damals 11, 14 und 15 Jahre alt. Liebe Eltern, damit ihr eure Kinder vor der Hölle und vor dem Gericht errettet, bitten wir euch, dass ihr, wo immer nötig, zur Rute greift und ihnen das Böse austreibt. Bitte unternehmt alles, um sie vor dem Bösen zu retten. . 2012 sorgt Sasek dann für Furore mit einem eigenen Videoinformationskanal, Klagemauer TV, kurz KlaTV. Claudia Müller arbeitet als Redaktionsleiterin dort, ehrenamtlich natürlich, neben ihrem Beruf als Krankenschwester. In den Videos geht es um Verschwörungserzählungen und Weltuntergangsszenarien, die die Mainstream-Medien uns angeblich verschweigen. Es ist natürlich immer die ganze Zeit über so gewesen, dass es Dinge gegeben hat, Ideologie, Lehre, wo ich mir gedacht habe, oha, das ist nicht meins. Aber man war gezwungen, das war die Lehre, das ist dein eigenes Denken, das ist vom Teufel, verleugne dich. Also man hat es immer verdrängen müssen. Das war auch so, dass man kaum dazu gekommen ist, irgendeinen eigenen Gedanken zu fassen, weil man so eingespannt war in das Ganze. Ich habe das eine Zeit lang verdrängt, das hat sich irgendwann nimmer verdrängen lassen. Und das war dann auch die Zeit, wo meine Gesundheit einfach die Grätsche gemacht hat. Ich habe manchmal wirklich 3 Wochen am Stück durchgearbeitet, ohne eine Pause. Es ist mir im Nachhinein ein Wunder gewesen, dass das überhaupt so lange gut gegangen ist. Ich habe außerdem Borreliose gehabt, habe das nicht behandeln lassen. Gott heilt alle, die im Lebensstrom sind. Da gibt es dann überhaupt keine gesundheitlichen Probleme mehr. Mir ist dann vorgeworfen worden, ich hätte keine Beziehung zu Gott, sonst wäre ich nicht krank geworden. Ich würde meine Wesenssünden nicht erkennen. Und ich habe gemerkt, also das ist völlig daneben, was die da sagen. Es ist aber von mir erwartet worden, dass ich kapituliere. Und das habe ich nicht. Und dann sind diese Konflikte mit der Leiterschaft eskaliert. Die sind wirklich eigentlich immer aggressiver waren. Also für mich war da ein Riesenzwiespalt. Ich habe Angst gehabt, diese Gemeinschaft, dieses Eingebettetsein zu verlieren. Mir war klar, ich werde die ganzen Menschen verlieren. Für mich war diese Klar-TV-Arbeit wirklich Lebensinhalt. Und ich habe dann aber gemerkt, das Ganze ist nicht das, wofür es sich ausgibt. Es hat mit Gott nichts zu tun. Mir ist klar, da geht es um Macht, um nichts anderes. Es geht um Zerstörung. Es werden Menschen zerstört. Alles, was ich verdrängt habe über die Jahre, ist mir da einfach wieder hochgekommen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss weg hier. 2015 schafft sie endlich den Weg zurück ins Leben. Das Paradies kann warten. Claudia Müller und auch andere Ex-Mitglieder der verschiedenen Religionsgemeinschaften nutzen heute das Internet, um Ausstiegswilligen oder ihren Familien Hilfsangebote zu machen, sie zu beraten und zu begleiten. Aber natürlich hat inzwischen auch die Gegenseite die sozialen Medien entdeckt. Über Facebook, Instagram und TikTok, über eigene Internetplattformen und Videokanäle verbreitet sie zweifelhaftes Gedankengut und erreicht ein Millionenpublikum. Sind es vor allem junge Menschen, die sich via Internet von Religionsgemeinschaften anlocken lassen, frage ich Carol Künzlin-Zielinski von der Beratungsstelle Sekteninfo Berlin. Nein, ganz und gar nicht. Also klar, junge Menschen sind auch dabei, auch gerade in bestimmten sozialen Medien, die von jungen Menschen besucht werden. Aber wir sehen in unterschiedlichen Studien auch, dass auch die ältere Generation angesprochen wird, dass auch die ältere Generation durch das Internet, durch bestimmte Informationen, auch Desinformation und Fake News zu einer bestimmten Denkweise verleitet werden. Ich glaube, die gesamte Gesellschaft ist betroffen. Das kann man nicht nur auf eine Alterskohorte reduzieren. Das heißt aber eben, wenn die sozialen Medien heute sozusagen den Zugang so erleichtern und damit Mitglieder generieren, dass so die früheren Haus-zu-Haus-Zeugen-Jehova-Methoden oder an der Straßenecke stehen und für etwas werben, nicht mehr so funktionieren? Ja, die funktionieren weiterhin. Also es gibt weiterhin diesen Zugang und hier bei uns in Berlin kann man überall auf den Straßen Missionierungsversuche unterschiedlichster Organisationen entdecken. Parallel gibt es dann noch zusätzlich die digitalen Ansprachemöglichkeiten und die existieren dann parallel weiter. Übrigens verfahren auch die Zeugen Jehovas inzwischen zweigleisig. Zum Beispiel kursiert ein Zeichentrickfilm von ihnen im Internet, der Kindern klar machen soll, dass Homosexuelle und Lesben nicht ins Paradies kommen, sondern in der Hölle landen. Warum sind eigentlich all diese sektenähnlichen Gemeinschaften davon überzeugt, dass nur sie die Wahrheit gepachtet haben und somit den Schlüssel zum Paradies besitzen? Es muss ein göttlicher Ort gewesen sein. Ein Ort, wo Milch und Honig fließt, ohne Krankheit und Alter, ohne Hass und Gewalt. Ein Ort, der Juden, Christen und Muslimen heilig ist. Eine Chiffre der Sehnsucht und der Glückseligkeit. Das Paradies. Der Reiz, diesen idealen Ort zu finden, hält an, seit Menschen die Bibel lesen. Bibelforscher, Abenteurer und Geographen aller Epochen haben versucht, das Paradies auf Erden zu orten. Nach christlicher Deutung ist es ein Zustand ewiger Glückseligkeit im Jenseits, vereint mit Gott. Sektenähnliche Glaubensgemeinschaften sind freilich davon überzeugt, dass nur ihnen das Paradies offen steht, da nur ihre Botschaft die einzig wahre ist. Wie kam es zu diesem Absolutheitsanspruch? Und warum scheint er heute so besonders attraktiv? Matthias Pöhlmann, Sektenbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Diese Gruppen sind geprägt von einem absoluten Exklusivitätsanspruch. das Heil ist im eigenen Hause, währenddem die Außenwelt dem Untergang geweiht ist. Ich denke, diese Sehnsucht nach einfachen Antworten, nach ganz klaren Vorgaben, beruht darauf, dass unsere Welt so kompliziert, so unübersichtlich geworden ist. Und da suchen sich Menschen solche Angebote aus, die ihnen Sicherheit und auch Gewissheit geben. Sekten haben meist einen Vordenker, einen Guru, dem man absoluten Gehorsam entgegenbringen muss. Was zeichnet denn diese selbsternannten Heilsbringer, diese angeblichen Lichtgestalten aus? Was sind das für Charaktere? Die Persönlichkeitsstrukturen von solchen Anführern sind oft sehr schillernd. Es sind oftmals narzisstische Persönlichkeiten, die eine besondere Freude daran finden, Macht zu gewinnen über andere. Manche haben das so stark verinnerlicht, dass sie wirklich davon überzeugt sind, dass sie ein auserwählter Prophet, ein Guru, ein neuer Messias sind. Dann arbeiten die sehr stark suggestiv. Und hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, dass die Anhänger wirklich auch vieles auf diesen Gründer oder auf diese Führergestalt projizieren und sagen, jawohl, da passieren wirklich besondere Dinge und hier erlebe ich einen absoluten Halt und eine absolute Sicherheit. In Deutschland gibt es hunderte Gemeinschaften mit fundamentalistischen Scheuklappen, die alle Lebensbereiche ihrer Mitglieder kontrollieren und sie finanziell ausbeuten. Eine der bekanntesten ist hierzulande immer noch Scientology. Was sicher auch mit dem berühmten Vorzeigemitglied Tom Cruise zu tun hat. Scientology, 1953 von dem Science-Fiction-Autor Ron Hubbard in den USA gegründet, hat mittlerweile Anhänger auf der ganzen Welt. Im Zentrum steht die Lehre, dass Menschen unsterbliche, spirituelle Wesen sind, die durch bestimmte Psychotechniken von negativen Einflüssen befreit und somit geheilt werden können. Kritiker betrachten Scientology als kommerzielles Unternehmen mit sektenähnlichen Strukturen. In Deutschland wird die Gemeinschaft seit 1997 sogar vom Verfassungsschutz beobachtet, da ihr Programm und ihre Aktivitäten, einem Bericht zufolge, mit den Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar seien. Zwar ist es in den letzten Jahren hierzulande stiller um Scientology geworden. Die Mitgliederzahl stagniert bei ca. 3.400 bundesweit, doch die Ruhe täuscht. Experten beobachten, dass Scientology inzwischen versucht, sich über die Hintertür wieder in die Gesellschaft einzuschleichen. Das läuft über Tarnorganisationen und vermeintliche Sozialprogramme und sogar über eine eigene Dating-Plattform. FreeSpiritSingles.net. Tolle Aufmachung. A Dating Service for Unique People. Ein Dating Service für einzigartige Menschen. Nur im kleingedruckten Impressum wird die Verbindung zu Scientology erkennbar, denn da taucht der Name des Gründers Ron Hubbard auf. Das habe jedoch nichts zu bedeuten, teilt Scientology Frankfurt auf Anfrage mit. Die Organisation sei nicht involviert. Ein Privatmann, zufällig Mitglied bei Scientology, habe das Portal wohl aus persönlichem Interesse eingerichtet. Bei Scientology scheint im Mittelpunkt das Geld zu stehen, der Profit. Mitglieder müssen sündteure Kurse belegen und Projekte der Gemeinschaft finanziell unterstützen. Eine Aussteigerin zitiert Ron Hubbard. Er hat auch selber gesagt, wenn du reich sein willst, musst du einfach eine Religion starten. Reich ist Scientology in der Tat. In den USA sowieso, aber wohl auch in Deutschland. Erst vor wenigen Jahren eröffnete die Organisation eine mehrere Millionen Euro teure Zentrale in Stuttgart. Eine Berliner Dependance mit 4000 Quadratmetern gibt es schon länger. Ebenfalls Niederlassungen in Hamburg und München. Zugleich ist Scientology über Mitglieder der Sekte im Immobiliengeschäft aktiv. Scientology will alles von dir nehmen. Also Scientology wird, ob du das willst oder nicht, der Inbegriff deines Lebens. Finanziell, liebesbeziehungsmäßig, familiär. deine ganze Welt dreht sich nur um Scientology. Alles, was du tust, tust du zum Wohle von Scientology. Und das Gefährliche ist eigentlich dabei, dass sie von nichts Rücksicht nehmen. Also wenn du kein Geld hast, dann wird geguckt, okay, kannst du einen Kredit aufnehmen? Kannst du jemanden fragen, der dir Geld ausleiht? Es ist egal, ob du Nein sagst. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Eine Scientologin, mit der war ich Mitarbeiterin in Berlin, hatte mal gesagt, wir sind wie Rottweiler, wir lassen nie los. Auch das Gotteswerk Opus Dei ist äußerst finanzstark. Es gilt als eine der mächtigsten religiösen Gruppierungen weltweit, als ein reaktionäres Schreckgespenst innerhalb der katholischen Kirche. Gegründet 1928 von dem jungen spanischen Priester José María Escrivá, dank einer göttlichen Eingebung, um die Welt zu heiligen und zu christianisieren. Jahrelang bleibt es bei diesem frommen Wunsch. Erst 1939, nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs und dem Sieg der Frankisten, beginnt die Erfolgsstory des Opus Dei. Bald schon zahlt sich Escrivas Pakt mit General Franco aus. Die Elite Gottes besetzt Schlüsselpositionen in Staat und Wirtschaft und entwickelt sich zum einflussreichsten Netzwerk innerhalb der katholischen Kirche Spaniens. In der Ära Franco befand sich das Opus Dei im Zenit seiner Macht. Sein Einfluss auf die spanische Politik und Wirtschaft war immens. Heute sind Macht und Machenschaften verdeckter, weniger durchschaubar. Dennoch ist bekannt, dass insbesondere der Erziehungssektor, die spanische Justiz und das Bankwesen immer noch im Einflussbereich des Gotteswerks stehen. Weltweit gibt es an die 95.000 Mitglieder. Die größte Community mit rund 35.000 lebt in Spanien. Auch in Deutschland hat Opus Dei eine zwar kleine, aber stabile Basis. Die Mehrheit sind Laien, die das Werk unterstützen, jedoch ihr privates Leben führen dürfen. An die 10% sind sogenannte Numeraria. Sie leben zölibatär, nach Geschlechtern getrennt, in Zentren des Opus. Jene strengste Form der Mitgliedschaft hatte eine Parlamentskommission in Belgien im Blick, die das Opus Dei 1997 offiziell als sektenähnliche Organisation einstufte, weil die dort angewandten Methoden einer Seelen- und Gehirnwäsche gleichkommen. Christoph Bockkamp, Opus-Regionalvikar für Mitteleuropa, sieht das natürlich anders. Ich denke, die Relevanz des Opus Dei ist vor allen Dingen dadurch gegeben, dass es eine wunderbare Botschaft ist für den Alltag in Liebe und Barmherzigkeit zu gestalten als Christ. Ehemalige Opus Dei-Mitglieder können nur den Kopf darüber schütteln. Total unchristlich sei es zugegangen. Von Liebe und Barmherzigkeit keine Spur, bilanziert zum Beispiel eine Aussteigerin aus Köln. Sie will sich, wie auch die meisten anderen, nur anonym über ihre Zeit im Gotteswerk äußern. Ich wollte Krankenschwester werden und bin dann zu Hause ausgezogen. Und während der Ausbildung hatte ich dann ja halt verschiedene Sachen, die ich ausprobiert habe. Und dadurch habe ich dieses hauswirtschaftliche Bildungszentrum Sonnenfeld kennengelernt, hier in Köln. Am Anfang hatte ich keine Ahnung, dass das von der Kirche war. Das kommt erst viel später. Die Leute befreuen sich erstmal mit einem. Und so langsam wird man daran geführt. Guck mal, das Haus hat eine Kapelle. Das ist von der Kirche. Dann gucken die erstmal, wie reagiert die? Hat die Interesse oder lehnt die das ab? Und ich fand das total klasse. Ja, das ist eine Laienorganisation und ich fand das total super. Ich war hin und fett. Ich habe angefangen, alle Leute, meinen ganzen Umkreis zu missionieren. Wir sollten Leute suchen, weil es zu wenig Berufungen gab. Einen Kurs in der Volkshochschule gemacht, nee, Kurs nicht, dass wir nähen lernen, sondern dass wir Leute finden, die wir einladen ins Zentrum. Und darum ging es ja im Endeffekt. Jetzt durchschaue ich dieses Ganze, ne, den Werdegang. Aber früher, ich fand das nur toll. Ich war total begeistert. Ich bin wirklich gestorben. In Pamplona, dem Zentrum des Opus Dei in Spanien, treffe ich die Aussteigerin Lola Fernandes, auch ihr Name ein Pseudonym. Pamplona liege zwar am Jakobsweg, ihr Weg sei jedoch weiß Gott steiniger gewesen, sagt sie lachend. Doch als sie anfängt, darüber zu erzählen, wird sie schnell sehr ernst. Mein erster Kontakt mit dem Opus Dei war, als ich 15 Jahre alt war. Ich war 15, als ich zum ersten Mal mit dem Opus Dei in Berührung kam. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule, auf Zuhause, auf mein langweiliges Dorf. Ich war jung und gut drauf. Ich stand am Beginn meines Lebens und wollte es genießen. Da lernte ich über eine Freundin eines Tages eine Frau aus Bilbao kennen, die für ein Schulprojekt war, bei dem man studieren und arbeiten konnte. Die Frau war vom Opus Dei, aber das sagte mir nichts. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Es klang jedoch alles sehr gut, was sie erzählte, und so bearbeitete ich meine Eltern, bis sie mich endlich gehen ließen. Die Ernüchterung folgt auf dem Fuß. In Bilbao wird Lola in einem Studienheim des Opus Dei untergebracht und bekommt eine Arbeitsuniform verpasst. Und dann musste ich zusammen mit anderen Mädchen anfangen zu putzen, zu bügeln und zu kochen, Tag für Tag. Dabei hatte es doch geheißen, arbeiten und studieren. In Wirklichkeit mussten wir nur arbeiten. Ihre Taktik war, durch die Dörfer zu ziehen und Kindern aus einfachen Familien Versprechungen zu machen, um kostenlose Arbeitskräfte zu gewinnen. Mit der Zeit gefiel es mir sogar dort. Sie hatten mich wirklich drangekriegt. Das Erste, was sie mit dir machen, ist ja, dich von deiner Familie zu trennen. Von deinen Freunden, deinem Dorf, deinen Wurzeln. Sie ziehen dich in ihren Bunker. Und wenn du da erst mal drin bist, gaukeln sie dir eine fiktive Welt vor. Das heißt, sie zerstören deine bisherige Identität und stülpen dir eine neue über. Und wenn sie das geschafft haben, dann gehörst du ihnen mit Haut und Haar. Die Leitung ist immer der Vater. Der wird intern immer Vater angesprochen. Und wenn er in einer weiblichen Abteilung ist, auch mit Handkuss und Kniefall, das Erste, was dir immer gestellt wird, kannst du gehorchen? Das ist meistens die erste Frage, damit du modellierbar bist und nur das tust, was der Vater und die Leiter, Leiterinnen dir sagen. Ich habe mir nachher meinen Beruf aufgegeben, meine Wohnung aufgegeben. Man tut es letztendlich für Gott, aber das Opus Dei, der Vater, möchte das auch so. Ne? Ich konnte ja nicht weiter als Krankenschwester da arbeiten, weil der Vater sagte, nee, hier in Deutschland brauchen wir deutsche Auxiliaris. Das kommt vom Lateinischen und bedeutet Helferin und das sind Hilfskräfte. Ne? Verzichte darauf, du zu sein, um Opus Dei zu sein. Die Geschichten ähneln sich. Auch andere Ex-Mitglieder berichten von Ausbeutung, Psychoterror und Missbrauch. Doch wie belastbar sind solche Aussagen? Sind sie vielleicht primär der Enttäuschung und Wut der jeweiligen Personen geschuldet? Abtrünnige versuchen im Allgemeinen, sich selbst zu rechtfertigen, glaubt zum Beispiel der britische Religionssoziologe Brian Wilson. Nicht selten lernen sie, eigene Gräuelmärchen zu fabrizieren, um zu erklären, wie sie dazu gebracht wurden, sich einer Sekte anzuschließen und dann daran gehindert wurden, sie wieder zu verlassen. Das ist durchaus vorstellbar. Aber je intensiver ich mich mit Opus Dei und auch mit anderen sektenähnlichen Gruppierungen beschäftige, je mehr Quellen sich mir erschließen, desto mehr Belege finde ich für all das, was mir Aussteigerinnen und Aussteiger anvertrauen. Beispielsweise die Spanierin Carmen Charo, die 18 lange Jahre im Gotteswerk verbrachte. Heute hilft sie über eine Internetplattform anderen Menschen, sich aus dem Sektenkäfig zu befreien. Yo me acerqué a la obra con 12 años por una compañera del colegio. Ich war 12, als mich eine Schulkameradin zu einem Treffen in ein Zentrum in Pamplona einlud. Da boten sie verschiedene Freizeitprogramme an, auch Meditationen. Und ich fing an, öfters hinzugehen. Ich fühlte mich nicht wohl zu Hause. Wir waren 4 Geschwister. Ich war die Älteste. Mein Vater war ziemlich autoritär und ein echter Macho, der mir immer irgendwie das Gefühl gab, ich sei ein Dummkopf. Bestimmt hat er uns geliebt, aber er zeigte es nicht. Und so wollte ich zumindest unbewusst weg von daheim. In dem Opuszentrum dagegen interessierten sie sich für mich. Wir spielten Gitarre, wir hatten Spaß, ich fühlte mich akzeptiert. Und so nach und nach, im Alter von 15, unterschrieb ich mein Eintrittsformular. Ich fühlte zwar keinerlei Berufung, aber da sie mich immer wieder bearbeiteten, ich solle Mitglied werden, gab ich schließlich nach. Am liebsten würde sich Carmen bereits im ersten Jahr davon machen. Aber man ermahnt sie zu bleiben. Sie würde sich sonst versündigen an Gott und am Opus Dei. Also blieb ich, sagt sie. Aber meine innere Einsamkeit war kaum auszuhalten. Und dann diese schrecklichen sogenannten Unterhaltungen. Das klingt so harmlos. In Wirklichkeit ist es eine Art Seelenstriptease, wo du einmal pro Woche vor einem geistlichen Führer oder einer Führerin deine geheimsten Gedanken ausbreiten musst. Jede sexuelle Fantasie, einfach alles. Und das erzählen sie dann dem Leiter des Zentrums weiter. La primera vez que yo votaba, als ich das erste Mal wählen durfte, wollte ich eine Mitte-Links-Partei wählen. Ich habe in meinem Opusheim auch kein Geheimnis daraus gemacht. Da rief mich die Direktorin zu sich und sagte, nein, kommt nicht in Frage. Sie hatten mich so konditioniert, dass ich sie dann tatsächlich nicht gewählt habe. Bei jedem Buch, das du lesen willst, musst du den Direktor um Erlaubnis fragen. Hunderte von Büchern stehen auf dem Index. Kant, Lessing, Brecht, Böll, alles verboten. Ebenso Kino und Theater. Noch schlimmer ist, dass man auch das Geld, das man in seinem Beruf verdient, abgeben muss. Man bekommt dann einen kleinen monatlichen Betrag für die Basics, die wichtigsten Ausgaben, wie zum Beispiel Fahrten mit der Uber. Aber selbst da muss man am Monatsende alles auflisten, jedes einzelne Ticket vorzeigen. Und wenn du dir etwa mal eine neue Hose kaufen willst, dann kannst du nicht einfach in ein Geschäft gehen, sondern musst erst den Direktor konsultieren. Jeder Numerarier, egal ob Mann oder Frau, muss täglich 2 Stunden einen Bußgürtel aus Metall mit Stacheln um den Oberschenkel tragen und sich außerdem einmal pro Woche mit der Peitsche schlagen. Das ist Vorschrift. Außerdem gibt es eine Menge anderer Selbstkasteiungen, etwa nichts zwischen den Mahlzeiten zu essen, keinen Zucker in den Kaffee, auf dem Fußboden schlafen und so weiter. Es geht also darum, immer genau das zu tun, was du eigentlich nicht gerne tust. Für Gott, für das Opus. Bis du am Ende gar nicht mehr weißt, was dir eigentlich gefällt, was du gerne magst. Als ich das Opus verließ, war ich als Mann auf der Stufe eines 15-Jährigen. Mit 15 war ich eingetreten. Ich hatte ja auch sexuell nicht die geringste Erfahrung, kannte meinen Körper nicht, geschweige den Körper einer Frau. Ich hatte keine Ahnung, wie man sich verhält. Ich war ja auch nicht gewöhnt zu genießen, sondern zu funktionieren. Es war ziemlich peinlich. Meine Frau, die ich dann kennenlernte, hat mir oft gesagt, hey, du bist ja wirklich ein seltsamer Typ. Der Gründer des Opus Dei betonte gern, wie schwer es sei, ins Gotteswerk zu gelangen und wie leicht es zu verlassen. Die Türe hinein sei nur einen Spalt weit geöffnet. Die Türe nach draußen dagegen stehe sperrangelweit offen. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt, empört sich meine Gesprächspartnerin aus Köln. Sie tun alles, um dich reinzulocken, und dann verriegeln sie die Tür. Sie erfinden deine Berufung und beschwätzen dich so lange, bis du es irgendwann selber glaubst. Ich habe gemerkt, eigentlich möchtest du deine Fidelitas gar nicht machen. Dann hatte ich den Mut gefasst, hat das meiner Leiterin erzählt. Ja, es war ja abends. Und dann wollte ich morgens zur Arbeit. Und dann sagte ihr einfach, bleiben Sie bitte in Ihrem Zimmer. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich sage, warum gehe ich nicht zur Arbeit? Wie normal auch. Nein, Sie bleiben auf Ihrem Zimmer. Zu den Essensmahlzeiten dürfte ich runterkommen, natürlich auch zur Messe. Von den internen Sachen werde ich sofort ausgeschlossen. Und dann war ich auf meinem Zimmer, habe ich erst mal eine Runde geholt. Und außerdem dürfte ich nicht mit anderen über meinen Weggang reden, das wird dir sofort gesagt. Ich habe nur mit meiner Leiterin die Aussprache. Da bin ich dann immer weggeholt worden zu diesen stundenlangen Gesprächen. Und ich wäre zu egoistisch und ich dürfte meine Berufung nicht aus dem Fenster werfen. Und ich würde unglücklich, du wirst es noch auf deinem Sterbebett bereuen, dass du von uns gehst. Du willst da auch nicht, wenn deine Schwester aus dem Fenster springt, dann hältst du die doch auch fest. So ist das aber abgelaufen. Und dann darf man wieder auf sein Zimmer gehen. Da hält man wieder rum und betet den Rosenkranz und weiß auch nicht, ja, was sollst du denn jetzt machen? Ich kannte ja keinen mehr. Ich konnte auch nicht nach Hause telefonieren. Da hätte ich erstmal die Leiterin fragen müssen, wenn ich nach Köln telefoniere. In diesem Tunnel war ich. Dann war das natürlich jeden Tag die Gespräche. Ein paar Tage habe ich dann klein beigegeben. Dann habe ich gedacht, gut, es geht nicht anders, ich bleibe und habe überlegt, ich kann dem nur entrinnen, wenn ich in Köln bin. Aber wie denn? Ich hatte ja auch kein Geld für die Zufahrt oder so. Und dann habe ich so lange durchgehalten, bis dass ich nach Köln versetzt wurde. Und das waren dann nochmal 3 Jahre. Als ich dann von München nach Köln versetzt worden bin, habe ich den Entschluss gefasst, das Werk zu verlassen. Und weil ich wusste, dass das so schwierig war und dass die einen so zusetzen, dann habe ich einfach für mich gedacht, ich packe und gehe. So, dann habe ich abends meine 2 Koffer gepackt, weil mehr hatte ich ja nicht mehr. Dann habe ich noch meine Eltern angerufen. Ich sage, holt mich bitte morgen um 10 Uhr hier sofort mit dem Auto ab. Ich bin um 10 Uhr an der Tür. Ich habe auch nicht mehr gefragt, darf ich anrufen? Ich bin einfach zum Telefon, hat die angerufen. Ja, so ist es dann passiert. Ich sah völlig abgemagert aus durch die vielen Fastereien, durch diese ganzen Bußwerke und war auch sowieso schon völlig fertig. Ich hatte auf einem Schlag keine Arbeit und keine Wohnung. Und es blieb mir eigentlich nur meine Geschwister und meine Eltern übrig. Mein Vater war natürlich außer sich und sagte, wieso hast du kein Geld verdient? Warum hat man dir das nicht ausbezahlt? Und dann haben wir um Geld gebeten, eigentlich eine kleine Summe. Und da wurde auch nicht drauf eingegangen, weil eigentlich steht mir ja gar nichts zu, wenn ich das Werk verlasse. Und das wird einem ja dann auch nochmal klar, ne? Aber dass das so brutal ist, das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich in dieser Situation war. Ne? Wo ich dachte, oh Gott, du hast doch nicht mehr Hausschuhe, du hast doch nicht mal einen Wecker. Und dann hat mein Vater die Initiative übernommen. Er hat so lange Druck gemacht. Und die haben dann erst reagiert, wo mein Vater sagte, so, wir gehen jetzt an die Presse. Und dann steht das morgen im Stadtanzeiger, was sie mit meiner Tochter hier gemacht haben. So, und dann haben sie erst reagiert. Dann habe ich eine kleine Summe bekommen. Davon konnte ich dann meine erste Miete und meine Kaution bezahlen, das war's. Du musst ja auch, wenn du Mitglied wirst, dein Testament machen, und zwar bei einem Notar ihrer Wahl. Der schreibt dir vor, wem du was zu vermachen hast. Das ist dann irgendeine Stiftung des Opus, von der du in der Regel noch nie gehört hast, von der du nicht mal gewusst hast, dass sie überhaupt existiert und welchem Zweck sie dient. Aber du musst unterschreiben, dass diese Stiftung dein Vermögen erhält. In der katholischen Kirche gewann das Opus Dei vor allem unter Johannes Paul II. Entscheidenden Einfluss. Der Papst war fasziniert von der scheinbar heilen christlichen Welt des Werkes. So schnell es ging, sprach er den 1975 verstorbenen Opusgründer José María Escrivá selig und 2002 heilig. Ein Scheinheiliger, empört sich die Philosophiedozentin Ana Asanza. Eitel war Escrivá, arrogant und herrschsüchtig. 19 Jahre lang war Anna Mitglied des Opus Dei, bis sie schließlich merkte, dass ihre vermeintliche Hingabe an Gott in Wirklichkeit Selbstaufgabe war. Und dass Opus Dei bis heute davon profitiert, dass die spanische Gesellschaft ihre Vergangenheit, sprich fast 40 Jahre Diktatur, verdrängt. Es gab, als Franco starb, keinen Bruch mit der Vergangenheit. Spanien ist von seinen Strukturen her im Innersten gleich geblieben und bietet somit auch heute noch einen Nährboden für das Opus Dei. Es verliert zwar an Masse, aber sein Einfluss ist immer noch enorm. Ebenso die Angst vor dem Opus. Die meisten, die das Werk verlassen, trauen sich nicht mal, es ihren Familien zu sagen. Anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ich fange noch mal neu an. Ich bin zwar jetzt alleine, aber ich bin ich. Auch Lola Fernandes hat sich schwer getan mit dem Ausstieg. Hochdepressiv, wie sie damals war, vollgepumpt mit Psychopharmaka, ohne Perspektive für die Zukunft. Ich hatte Angst vor der mir unbekannten Welt. Es hat dann sehr lange gedauert, bis ich es wirklich wagte. Immer noch ein Zombie, voll mit Medikamenten. Es war ein langer Prozess, bis ich wieder anfing zu leben. Auch deine Eltern sind nachgerade Fremde für dich. Du durftest ja jahrzehntelang keinen Kontakt mit ihnen pflegen. Es ist ein langer Lernprozess, deine eigene Familie neu kennenzulernen. Als ich wieder in Freiheit das erste Mal nach Sevilla fuhr, hatte ich das unbedingte Bedürfnis, nochmal zu dem Opus-Zentrum zu gehen, in dem ich viele Jahre gelebt hatte. Ich habe es mir aus einiger Entfernung angeschaut und mein Leben dort innerlich nochmal Revue passieren lassen. Und da habe ich mir dann plötzlich vorgestellt, dass ich ein Loch in den Boden grabe und all meine schlimmen Erinnerungen und Ängste da reinschaufle. Und damit konnte ich mich tatsächlich für immer davon befreien. Ich hatte nie mehr das Bedürfnis, dorthin zurückzukehren. Ich habe natürlich gemerkt, wie viel Leben ich verpasst habe durch das Opus Dei. Es war eine religiöse Abhängigkeit gepaart mit religiösem Missbrauch. Im Gesundheitlichen, im Beruflichen, ich habe mich ja wesentlich verschlechtert. Hätte ich als Krankenschwester gearbeitet, hätte ich jetzt wesentlich bessere Rente. Und ich kann die Leute nur warnen, alle Frauen, die da sind, macht niemals mündliche Verträge mit dem Opus Dei. Lasst euch alle schriftlich geben. Ich habe das erstmal alles verdrängt. Ich war so daneben teilweise, dass ich auch, wenn ich Sätze gesagt habe, plötzlich waren die abgehakt. Das sind einfach Verdrängungsmechanismen. Ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Ich war ja dann auch 34, 35. Da habe ich angefangen, wie eine Irre zu arbeiten und versucht, wieder ein normales Leben zu führen. Ja, und das ging 2 Jahre gut. Und dann kam der totale Zusammenbruch. Mit Albträumen. Ich habe mich immer erhängt. Ich verrate meine Gruppe. Und das darf ich ja nicht. Ne? Es kam dann eine ganz schwere Depression. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich war 3 Jahre schwer krank. Bin in die Klinik eingeliefert worden. 3,5 Monate. Es ist festgestellt worden, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Mich brauchte nur einer anzugucken. Ich fing an zu heulen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und da ist mir geholfen worden, dass ich in eine Abteilung gekommen bin, die mit Sekten zu tun hatten, die Sektenaussteiger betreuen. Und die haben mir diese psychologischen Zusammenhänge auch erklärt. Die Gedankenkontrolle, Informationskontrolle, die ständigen Abtötungen. Ich war in einer religiösen Abhängigkeit und das ist religiöser Missbrauch, was die mit den Leuten machen. Und das habe ich für mich erkannt. Und ich bin immer noch auf dem Weg der Genesung. Immer noch. Aber ich habe es geschafft. Ich kann mein eigenes Leben wieder in Freiheit leben. Und der liebe Gott liebt mich trotzdem noch. Musik. Noch ein kurzer Blick nach Argentinien. Dort wurde Opus Dei inzwischen von 43 Aussteigerinnen verklagt, die dem Gotteswerk jahrzehntelange Ausbeutung vorwerfen. Die Frauen erhielten keinerlei Lohn für ihre Arbeit. Nach dem Ausstieg stellten sie fest, dass sie nicht mal sozialversichert waren und auch keinen Anspruch auf Rente hatten. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Opus Dei, dass eine Gruppe ehemaliger Mitglieder juristisch gegen die Organisation vorgeht. Und deshalb erregt der Fall in ganz Südamerika Aufmerksamkeit. Vor einigen Monaten hatte ich in Buenos Aires Gelegenheit, die Initiatorin der Klage kennenzulernen. Alicia, Ende 40. Sie war als junges Mädchen dem Gotteswerk beigetreten. Ich hatte irgendwie schon meine Zweifel, aber man hat ja gar keine Zeit, in sich reinzuspüren. Man ist ja dauernd total beschäftigt, dauernd im Einsatz. Arbeiten, beten, arbeiten, spirituelle Sitzungen, sodass man in der wenigen freien Zeit, die einem bleibt, die Zweifel verdrängt. Bis ich eines Morgens aufgewacht bin und plötzlich ganz klar spürte, du zerstörst dein Leben, wenn du hier bleibst. Ich blieb natürlich erst mal trotzdem und war total depressiv, wollte mich umbringen. Aber ich dachte, wenn ich mich als Mitglied umbringe, dann ist das ein schlechtes Image für Opus Dei. Deshalb ist es besser, ich verlasse die Gemeinschaft und bringe mich draußen um. Ich war dann in einer psychiatrischen Klinik und dort haben sie mir endlich erlaubt, den Ausstiegsantrag zu unterschreiben. Ich habe immer nur gedacht, dass ich sterben will. Mit 30 ist Alicia schließlich in Freiheit, wobei es jahrelang dauert, bis sie dieses Gefühl auch tatsächlich spüren und genießen kann. Via Facebook lernt sie dann andere Ehemalige kennen, die Ähnliches erlebt haben. Und so beschließen sie eines Tages, gemeinsam gegen das Gotteswerk vorzugehen. Da die arbeitsrechtliche Situation bereits verjährt ist, wenden sie sich per Anwalt an den Vatikan, der jedoch nicht reagiert. In der Folgezeit können sie ihre Geschichte aber im argentinischen Fernsehen erzählen. Und das bringt die Dinge ins Rollen. Bei der Staatsanwaltschaft geht eine anonyme Anzeige gegen Menschenhandel ein, die eine Untersuchung auslöst und 2023 tatsächlich in eine Anzeige gegen Opus Dei mündet. Die argentinische Journalistin Paula Bistagnino, die sich seit langem mit den Machenschaften des Gotteswerkes beschäftigt, macht den Fall weiter publik. La denuncia que parecía imposible. Bisher schien es unmöglich, dass Opus Dei generell angeklagt werden könnte. Jetzt ist es doch soweit. Aber wie es ausgeht, ist noch offen. Opus Dei streitet alles ab, stellt nach Gesprächen mit einigen Frauen alles als Einzelfälle dar. Aber es sind ja nicht nur diese 43 Klägerinnen. Weltweit sind es Tausende, denen es so ergangen ist, die jahrelange Ausbeutung erlebt haben und nun vor dem Nichts stehen. Unabhängig von diesen Vorwürfen wird es in absehbarer Zeit wohl zu Veränderungen im Machtgefüge des Opus Dei kommen. Wie bereits von Papst Franziskus gefordert, soll die Organisation künftig stärker in die Gesamtstruktur der katholischen Kirche eingebunden werden. Religiöse Vielfalt ist Teil unserer heutigen Lebenswirklichkeit. Heilsbotschaften kreisen um die Welt und verändern unsere Wahrnehmung. Fernöstliche Lehren werden zugeschnitten auf europäische Bedürfnisse. Zum Beispiel ist seit einiger Zeit eine christliche Sekte aus Südkorea hierzulande aktiv, Shincheonji, zu Deutsch Neuer Himmel, Neue Erde. Die Bewegung wirbt mit Bibelkursen, was auf den ersten Blick völlig harmlos wirkt. Aber das ist nur der Anfang. Eine Aussteigerin, nennen wir sie Silvia, erzählt, wie es bei ihr lief. Meine Eltern sind eher sehr freimütige Menschen, die eher so in Richtung Hippie gegangen sind. Sie sind sehr frei erzogen und haben uns Kinder auch so erzogen, dass wir unser Leben so leben dürfen, wie wir wollen. Generell war ich aber immer wieder auf der Suche nach irgendetwas, was für mich einen Halt gab, nach irgendeinem Glauben. Bin auch viel in so buddhistische Richtungen gegangen, hatte mich aber auch so ein bisschen auch mit Christentum beschäftigt. Und meine Eltern haben mir auch immer die Möglichkeit gegeben, mich weiterzubilden, wie ich das möchte. Und so ist es dann auch gewesen, dass ich mit meinem Freund damals oder auch Verlobten, nachdem wir Studium beendet hatten, sind wir halt ein halbes Jahr lang in Südamerika gewesen und sind dann zurückgekommen und haben uns entschieden, in der Mitte zwischen seinen Eltern und meinen Eltern zu wohnen und sind nach Heidelberg gezogen. Und in dem Moment bin ich dann tatsächlich das erste Mal auf Shincheonji getroffen, als ich in einer Mitfahrgelegenheit war. Und damals, wie gesagt, war ich eher auf der Suche nach Hoffnung, nach irgendetwas, hatte noch keinen Anschluss in Heidelberg, weil ich gerade neu hingezogen war. Ich hatte noch keinen richtigen Weg. Und in so einer Ausgangsposition dann auf Shincheonji zu treffen, ist natürlich ideal. Zumindest für die Shincheonji-Leute. Ich saß dann in dieser Mitfahrgelegenheit und in dieser Mitfahrgelegenheit waren dann zwei Schüler, die in Shincheonji gerade gelernt hatten. Und dann haben sie mir dargelegt, wie unglaublich logisch die Bibel ist und ob ich mich damit schon mal beschäftigt habe und dass es sehr gut zu erklären ist und wenn man eine Struktur hat, dass das Ganze sehr viel Sinn ergibt. Auch Silvias Partner ist bereit, sich alles mal genauer anzuschauen. Das ging dann so weiter, dass ich tatsächlich auch nach Frankfurt eingeladen wurde. Ich bin zu einem Gebetsabend gegangen, wo alle extrem und übertrieben freundlich waren. Das war dann für mich schon sehr eigenartig. Aber es kam dann irgendwie im Endeffekt dazu, dass wir dann einen 6-monatigen Kurs machen sollen. Aber dieser Kurs wäre dann in Frankfurt und wir mussten damals dann 4-mal die Woche dahin fahren. Das war dann auch sehr schwer zu vereinbaren mit Privatleben, weil es halt auch wirklich viele Stunden in Anspruch genommen hat. Wir hatten dann eigentlich kaum ein Leben und dadurch fingen wir auch an, uns nicht mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also wir konnten gar nicht viel hinterfragen, weil wir 4-mal die Woche bombardiert wurden sozusagen. Und auch die Kirchen der Welt werden sehr, sehr schlecht gesprochen. Es wird dann immer wieder gesagt, alle anderen haben die Unwahrheit. Aber hier ist so viel Logik dahinter, so arbeitet Gott. Haben wir das immer mehr akzeptieren und glauben können. Und dann war man auch schon in dieser Gemeinde drinne. Und direkt, wenn man sich entscheidet, das alles durchgemacht hat, geht man rein und ist in der Gemeinde. Und man bekommt auch direkt eine Aufgabe, sodass man auch immer beschäftigt ist. Es gibt einem schon sehr viel Hoffnung. Man denkt, oh, man ist jetzt im richtigen Ort irgendwie, wo man was Gutes tut für die Welt, wo man für Frieden arbeitet, wo man anderen Menschen erst einmal diese extreme Logik der Bibel erklären kann. Also man ist dann sehr, sehr tief drinne. Man hat eine gute Gemeinschaft mit allen und Freundschaft. Dadurch, dass wir ja auch noch keine Freunde hatten in Heidelberg, ist es perfekt gewesen, weil wir dann einfach diese Gemeinschaft direkt hatten. Silvia hat inzwischen geheiratet, bekommt 2 Kinder und ist dennoch jede freie Minute für Shincheonji tätig. Kleine Zweifel, die im Laufe der Jahre immer mal wieder kommen, werden weggewischt. Also es wird mit viel Angst gearbeitet. Es wird immer wieder gesagt, Gott richtet, wenn man nicht für Gott arbeitet, dann wird man auch nicht in dieses Himmelreich kommen. Und das ist etwas, wovor man Angst hat, weil man hat ja diese Bibel und glaubt daran, dass Gott eben wirklich einen richtet anhand der Taten, die man tut. Und wenn man halt nicht gut tut, dann wird Gott einen dafür bestrafen. Und deswegen alles, was man moralisch irgendwie nicht akzeptabel findet, wird dann immer wieder im Kopf umgeschmissen mit, ja, okay, es ist aber für Gott und dann wird es schon richtig sein. Ich habe dann angefangen, Hauskreise anzuleiten, wo wir Menschen verdeckt missioniert haben. Und so kam es, dass es immer größer wurde alles und meine Aufgaben dann auch immer bedeutsamer, weil ich verhältnismäßig gut gearbeitet habe. Und irgendwann habe ich dann auch so eine Leitungsfunktion gehabt. Man fühlt sich, als hätte man vor Gott etwas Gutes getan und hätte sich wirklich hochgearbeitet. Und man ist auch stolz auf sich. Und es kam eigentlich sehr plötzlich, dass ich angefangen habe, daran zu zweifeln. Und zwar so im Herbst letzten Jahres, im September, kamen diese ersten Fotos, die aufgetaucht sind. Es gab Fotos auf YouTube von Simon Garecht, ein Pastor, der gegen Shincheonji arbeitet. Und ich habe die ersten Bilder gesehen von unserem Leiter, der Manhee Lee, den wir ja auch alle als den Ersatz für Jesus sehen. Derjenige, der von Gott auserwählt wurde, der uns immer wieder gepredigt hat, wie wir uns zu verhalten haben. da habe ich Fotos gesehen, wo er mit Frauen war und wo er in einem Fluss gebadet hat und dann viele Frauen um ihn herum waren, junge Frauen auch. Und er alleine als Mann dort war, das kam mir für die koreanische Kultur sehr, sehr eigenartig vor. Und dann gab es dann Fotos von einer Frau, wo er seine Hand auf ihrem Po legt, obwohl er verheiratet ist. Das hat mich erstmal geschockt, das hat mich innehalten lassen, weil ich gedacht habe, das ist etwas, was in unserer Gemeinde komplett verboten wird, und zwar von ihm selbst. Und dass dann solche Bilder auftauchen, kam mir sehr eigenartig vor. Auch weil diese Frau so jung auf diesen Bildern aussah, kam es mir so vor, als wäre das ganz sicherlich nicht freiwillig ihr Begehren, sich mit so einem alten Mann irgendwie zusammenzutun. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Videos von Simon Garecht anzuschauen, diese ganzen Videos, die begründen, dass diese Lehre von Grund auf falsch war, dass es alles manipuliert wurde. Ich habe mich dann mit Simon getroffen, mit meinem Mann zusammen, und wir haben dann beide beschlossen, rauszugehen, weil es sehr gut belegt wurde, dass das einfach alles nicht echt war. Der Ausstieg war dann relativ leicht. Dadurch, dass ich für Shincheonji sozusagen Gift geschluckt habe und mit dem Satan in Kontakt war, dem Simon, wurde direkt der Gemeinde verboten, mit mir zu sprechen, weil sie Angst hatten, dass ich da irgendwelche Leute beeinflussen kann. Von daher war der Ausstieg relativ schnell und einfach. Für mich innerlich war es erst einmal ein Schock, aber es war auch eine sehr große Erleichterung zu sehen, dass meine moralischen Werte doch die richtigen waren. Und es war auch sehr schön, dass ich einfach mein Leben wieder hatte, dass ich Zeit hatte für mich und auch für meine Kinder und für unsere Familie, dass ich wieder normal arbeiten kann, dass ich wieder mich ordnen kann in meinem Leben. Ich finde es unglaublich furchtbar, dass man Menschen so belügt und so beeinflusst über Jahre hinweg. Und dann dauert es ja auch, bis man nach einem Ausstieg wieder voll im Leben steht, so der Sektentherapeut Dieter Roman. Ich denke mal, dass die meisten Aussteiger, mit denen ich bisher zu tun hatte, wenn die eine gute Begleitung haben und dann auch Freunde, mit denen sie reden können, und andere Aussteiger, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe, dass die das in 2-3 Jahren mehr und mehr hinkriegen, bei sich anzukommen, sich zu vertrauen und sich sogar zu erlauben, Fehler machen zu dürfen im Leben. Und warum haben so viele auch heute noch Angst, dann offen darüber zu sprechen? Sie glauben, dadurch stigmatisiert zu werden. Wie konntest du denn so doof sein, einer Sekte beizutreten? Wenn ich Sektenbashing mache, habe ich keine Kommunikationsebene mit diesen Menschen. Kult ist eher neutral. Ein Drittel meiner Klienten sind ja auch Eltern, deren Sohn oder Tochter in einem Kult sind. Ich warne Eltern immer, getragen sie auf keinen Fall den Begriff Sekte im Umgang mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn. Denn dann verlieren sie diese Person peu à peu. Jede Zeit bringt spezifische Gruppen hervor. Vor allem die Esoterik-Szene hat heutzutage Hochkonjunktur. Esoterik, von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes verborgen, nach innen gerichtet, ist nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, es handelt sich um ein in weiten Teilen rein kommerzielles Angebot spiritueller Meister auf Esoterikmessen, in Büchern, im Internet. Die Ethnologin Sabine Döring-Manteuffel spricht sogar von einer spirituellen Revolution, die sich über ganz Europa ausbreitet. Hier werden Weltbilder verändert, sagt sie, wie in keiner Missionsphase der europäischen Geschichte zuvor. Die Wurzeln der Esoterik reichen weit zurück, bis zu den Anfängen der abendländischen Philosophie in der griechischen Antike. Im Lauf der Geschichte hat sie sich immer wieder neu entwickelt, was zu einer unglaublichen Vielfalt an Strömungen führte. Vor allem das 20. Jahrhundert war voll von utopischen Sekten und ästhetischen Reservaten, die das Paradies auf Erden nicht in unbestimmter Zukunft erwarteten, sondern es im Hier und Jetzt verwirklichen wollten. Zum Beispiel auf dem Monte Verità im Tessin. Dort begann der Traum vom alternativen Leben. Der belgische Fabrikantensohn Henry Oedenkofen und seine Geliebte, die Münchner Pianistin Ida Hofmann, hatten anno 1900 das Fischerdorf Ascona am Lago Maggiore als idealen Ort für körperliche und seelische Entspannung entdeckt. Oedenkofen kaufte dort ein Grundstück auf einer Anhöhe und nannte das Ganze Wahrheitsberg, Monte Verità. Von da an ging's bergauf. Bald strömte ein buntes Völkchen von Schriftstellern, Malern, Frauenrechtlerinnen, Anarchisten, Lebensreformern und Esoterikern aus ganz Europa hier zusammen. Es sollte ein Ort der Freiheit in einer klassenlosen Gesellschaft werden, ohne die damals herrschenden gesellschaftlichen Zwänge. Die Reformer legen nicht nur ihre Kleider ab, sondern auch das geistige Korsett, an dem die Gesellschaft zu ersticken drohte. Kaum ein anderer Ort inspirierte so viele neue Lebensentwürfe und wurde so sehr zur Projektionsfläche von Utopien wie der Monte Verità. Wer sich Anfang des Jahrhunderts zur Avantgarde zählte, stattete dem Wahrheitsberg zumindest eine Stippvisite ab. So auch der damals völlig mittellose Jungbohemian Oskar Maria Graf. Er hatte sich 1913 zusammen mit seinem Malerfreund Georg Schrimpf auf den Weg nach Ascona gemacht, als er seinen verhassten Bäckerberuf zugunsten des Schreibens hinter sich lassen wollte. »Nie im Leben war ich so weit gereist«, schreibt Graf in seinem Hauptwerk »Wir sind Gefangene« über diese erste große Reise. Und weiter: »Es waren alle möglichen Menschensorten da. Revolutionäre, Vegetarier und Maler aus allen Himmelsrichtungen. Freiluftkulturanhänger und endlich Literaten und Naturmenschen mit langen Haaren und nur mit einem Hemd aus groben Sackleinen bekleidet. Die Vollblutpflanzenfresser hatten auf Verità eine große Siedlung, genannt die Heidelbeere. Dort wurde Nacktkultur verkündet, neues Menschentum und freie Liebe betrieben. An allen Bäumen klebten Propagandazettel in Versform, die zum Eintritt aufforderten. Aber wehe, wer nach Seife roch, solche mitbrachte oder gar rauchte.« Einige Male trifft Graf im Bus sogar den hochverehrten russischen Anarchisten Fürst Kropotkin. Er liest sozialistische Klassiker und diskutiert mit anderen, ob man nach Brasilien auswandern sollte, um eine utopistische Gesellschaft zu gründen. Graf, der heimatverbundene Bayer, ist dagegen. Was geht einen Revolutionär Brasilien und der Urwald an? Letztendlich ist jedoch das ganze alternative Leben nichts für ihn, der ohne Geld am Monte Verità eher dahin vegetiert, als es zu genießen. »Wir fahren zurück in unseren Sumpf«, beschließt er. »Diese ganze Naturtrottelei kann mir gestohlen bleiben. Das ist was für Verdauungsphilister und Grasfresser. Das ist kein Leben.« Sichtlich verwahrlost verlassen Graf und sein Freund schließlich den magischen Ort. Auch für Hermann Hesse war der Monte Verità eine wichtige Station seines Lebens. Schon früh sehnte er sich nach Freiheit und Abwechslung, die er in seinem pietistischen Elternhaus im Schwarzwald freilich nicht fand. Im Gegenteil. »Wir lebten nach strengen Regeln«, schrieb er später. Und von seiner Mutter ist der Ausspruch überliefert, sie hätte lieber einen toten Sohn als einen, der eine Sünde begangen hat. Mit 30, inzwischen erfolgreicher Schriftsteller, fuhr Hesse zum Monte Verità, logierte dort in einer der sogenannten Lichtlufthütten und versuchte, vom Alkohol loszukommen. Später ließ er sich in Montagnola, unweit von Ascona, nieder. Dort entstand sein erfolgreichster Roman, Siddhartha, für Generationen zu einem Kultbuch geworden. Der junge indische Brahmanensohn Siddhartha bricht aus familiären und gesellschaftlichen Zwängen aus und macht sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Aber keine der gängigen Heilslehren vermag ihn wirklich zu überzeugen. Schließlich begreift er, dass Erkenntnis nur durch eigene Erfahrung erworben werden kann. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Fehler machen. Musik. Auch viele derjenigen, die den Monte Verità bevölkerten, orientierten sich im Laufe der Jahre in andere Richtungen. Die ursprünglichen Ideale der Lebensgemeinschaft verblassten. Heute ist der Berg der Wahrheit ein modernes Kongress- und Kulturzentrum mit literarischen Veranstaltungen, einem Freilichttheater und einem Museum, das an die Utopie von einst erinnert. Und Ascona, das verrückteste Dorf der Welt, wie es damals genannt wurde, seine Verrücktheit liegt heute wohl eher in den astronomischen Grundstückspreisen. Die Geschichte des Monte Verità diente später als Inspiration für die Hippie-Bewegung, die in den 60er Jahren in den USA entstand und sich dann in Europa ausbreitete. Die Musik jener Zeit drückte das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus. Einer Generation, die mit neuen Daseinsformen, freier Liebe und bewusstseinserweiternden Drogen experimentierte. High sein, frei sein, überall dabei sein, lautete das Motto. Seien auch Sie dabei, wenn es jetzt gleich um die Faszination des indischen Gurus Bhagwan geht. Aber auch um die Abgründe, die sich für viele auftaten, die in seinem Ashram oder in anderen spirituellen Gemeinschaften lebten, um den indischen Spirit zu atmen und ihre eingerosteten Körper in den Lotussitz zu zwingen. Liebe, Ekstase und Erleuchtung. Wie kein anderer traf der indische Guru Bhagwan den Zeitgeist der 70er und 80er Jahre. Seine Fans kleideten sich in orange-rote Gewänder, trugen Holzketten mit dem Antlitz des Meisters und nannten sich Sannyasin. Auch ich war als junge Frau fasziniert davon. Und als eines Tages ein Pärchen aus meinem Bekanntenkreis seine Zelte in Deutschland abbrach, um nach Pune in Bhagwans Ashram zu ziehen, war ich fast ein bisschen neidisch. Lebe deinen Traum. Wer wünschte sich das nicht? Bestimmt ging es ihnen wunderbar dort. Ungefähr ein Jahr später spazierte ich über den Münchner Weihnachtsmarkt. Etwas abseits entdeckte ich zwei junge Leute, blass und ausgezehrt, die gebrauchte Bücher verkauften. Ich traute meinen Augen kaum. Es waren Lilly und Hans, die in Indien ihr Seelenheil gesucht hatten. Oh Gott, was war da passiert? Abends saßen wir beisammen und sie erzählten mir von ihren Erfahrungen im Ashram, von spiritueller Manipulation und massiver materieller Ausbeutung. Ihre gesamten Ersparnisse waren perdu. Nur dank der Eltern konnten sie schließlich wieder nach Hause fliegen. Einmal Erleuchtung und zurück. Ein Schock, auch für mich. Meine Faszination für Bhagwan war schlagartig erloschen. Was sich in Pune, den europäischen Dependancen und später im US-amerikanischen Oregon alles abspielte, wurde in seiner ganzen Dimension freilich erst vor wenigen Jahren bekannt. Einige Aussteigerinnen haben es publik gemacht. Vor allem die Autorin Lela Goldmund, die auch ein Buch darüber schrieb. Wenn ich groß bin, bin ich erleuchtet. Lela, gebürtige Schweizerin, ist 8 Jahre alt, als die Mutter mit ihr in eine Bhagwan-Kommune in der Nähe von Zürich zieht. Dort ist es allerdings üblich, dass die Kinder von ihren Angehörigen getrennt in eigenen Gruppen mit wechselnden Betreuerinnen aufwachsen. Eine Achterbahnfahrt in einem abgeschotteten Paralleluniversum nennt Lela es heute. Ich treffe sie in München, wo die inzwischen 50-Jährige lebt. Ich hatte nie die Idee, das ist aber komisch, was hier passiert, sondern das war halt einfach diese Normalität. Ich habe das als Kind überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe gedacht, die Art und Weise, wie wir leben, ist eine privilegierte. Also Die Gemeinschaft hat sich sehr stark elitär empfunden. Die Draußenmenschen, die nicht Sanyasinste, haben gar keine Ahnung und sind einfach minderwertig. Also auch in dieser Verklemmtheit und dieser Borniertheit und der Gesetzestreue und so weiter. Es gab immer regelmäßig jeden Abend einen Termin, wo ein Osho-Video oder ein Bhagavan-Video, wie er damals noch hieß, vorgespielt wurde, wo der über irgendwas referiert hat. Das wurde sehr oft über Sex gesprochen und bei einer Gelegenheit ging es eben auch wieder um die Restriktionen in der Sexualität, die man in der Gesellschaft hat und dass eben ein Kind, im Prinzip ein Mädchen, wenn es seine Periode bekommt, ja bereit für Sex ist. Dieser Satz eben, also er sagte, a girl is ready for sex when she has her period, der führte tatsächlich jetzt bei uns in der Kids Flat, in der Kinderwohnung, zu einer Veränderung, weil wir plötzlich auch mögliche Sexualpartner waren. Es kamen einfach plötzlich Erwachsene zu uns in die Kinderwohnung oder haben uns plötzlich angeschaut. Früher hat uns irgendwie keiner beachtet, ja. Also, dass man dann gefragt wurde, hast du denn schon deine Tage oder hattest du schon mal Sex oder darf ich dann dein Erster sein? Also, da war ich vielleicht 10, wo das einfach schon plötzlich im Raum stand. Und Bhagavan hat auch gesagt, dass Teenager mit 14 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Sexualität sind, also überhaupt der Mensch mit 14 Jahren. Und all diese Dinge haben einfach dazu geführt, dass um uns herum eine Erwartungshaltung entstanden ist, wann sind denn unsere Mädels bereit mitzumachen. Und es gab verschiedene Betreuungspersonen, die wir hatten, die mit uns auch in der Art zu Spielchen gemacht haben. Eben zum Beispiel eine Betreuerin, die hat mit uns einen Schönheitswettbewerb gemacht zu Genitalien. Da mussten wir uns alle ausziehen und an ihr vorbei flanieren. Und sie hat halt dann bestimmt, wer jetzt die schönsten weiblichen bzw. männlichen Geschlechtsteile hat. Mit einer anderen Betreuerin haben wir Zungenkuss geübt, also miteinander mit ihr. Wir haben gelernt, Kondom anzuziehen, also an einer Banane, nicht am lebenden Objekt. Wir hatten auch so kleine Kondome bekommen, also falls wir untereinander irgendwie Sex machen wollen. Kinderkondome nannte man das. Bei einer Gelegenheit musste ich von der Schule aus einen Liebesbrief schreiben an einen Erwachsenen, also wir alle, mit dem Ziel, ein Date zu ergattern. Also ein Date bedeutet eine Nacht verbringen. Ich hatte leider keinen Erfolg, weil mein Objekt der Begierde war homosexuell. Der hat dann dankend abgelehnt. Aber andere Kinder hatten halt ja Erfolg und hatten dann auch ein Date. Kinder zwischen, ich weiß nicht, der Jüngste war, glaube ich, 8 und der Älteste vielleicht 13. Das war alles in so einem verspielten Modus. Also man wurde jetzt nicht direkt gezwungen. Man konnte auch immer irgendwie Nein sagen. Das Problem war halt einfach, dass diese starke Erwartungshaltung da war, dass man als gutes Sanyas-Kind halt aufgeschlossen ist und auch früher als normale Kinder zu sexuellen Aktivitäten übergeht, ja. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht und konntet ihr Mädchen untereinander über diese Geschichten sprechen? Ja, wir haben uns dann natürlich ausgetauscht. Das war auch eben überhaupt nicht heimlich. Das ist ganz normal und offen so ausgelebt worden und auch unter den Kindern besprochen worden. Es war halt eher so, dass wenn jetzt jemand ein Date hatte, dann haben wir den alle bewundert und toll und die wurde halt ausgewählt. Und ich habe immer gedacht, die anderen werden ausgewählt, weil die schöner sind. Und ich habe mich quasi beschämt gefühlt oder geschämt. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich eigentlich befremdet war. Also ich wollte es nicht wirklich. Ich wusste gar nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Also wenn ich jetzt mit einem erwachsenen Mann im Bett liege, wie habe ich mir das da vorzustellen? Also ich hatte da jetzt keinerlei Bedürfnis, ja, in der Art. Für mich war einfach nur diese sexualisierte Umgebung und dieser Druck das, was mich beeinflusst hat und auch einfach gestört hat in meiner Entwicklung, weil seit ich 10 war, ich habe jeden Tag an Sex gedacht. Jeden Tag habe ich mir Sorgen gemacht. Ich hatte Leistungsdruck. Wie kann ich das machen, dass ich gut im Bett bin? Hoffentlich habe ich dann einen schönen Körper. Gleichzeitig irgendwie, wie kann ich es schaffen, dass jemand sich für mich interessiert sexuell und gleichzeitig, eigentlich möchte ich das gar nicht. Es hat mich einfach die ganze Zeit umgetrieben und es gab auch einen Zeitpunkt, als es dann hieß, ich bin zu verschlossen. Also ich bin zu introvertiert, was quasi behandlungsbedürftig war. Also ich musste dann tatsächlich zwangsmeditieren, um irgendwie aufgeschlossener zu werden und um mehr aus mir rauszukommen. Drei Jahre lang geht das so. Mit 11 wird Leela dann, wie auch die anderen Kinder der Bhagavan-Community, nach England auf ein Internat geschickt. weil Kinder, so die krude These Bhagwans, die spirituelle Entfaltung ihrer Eltern behindern. Alle Kinder in den europäischen Kommunen wurden nach England geschickt, alleine, und Kinder ab einem Jahr ohne Eltern oder ohne Elternteil. Ja, das war dann die Phase, wo es für mich einfach komplett gekippt ist. Also wo ich mich völlig destabilisiert gefühlt habe. Auch, dass man nicht nur keine Person mehr hat, sondern auch kein Ort, der sicher ist. Ja, man wird einfach in ein anderes Land geschickt. Das hat auch keinen interessiert, was man da selber irgendwie dazu meint. Also es gab da keine Option. Die Option wäre gewesen, diese Community zu verlassen. Das war tatsächlich eine Vorschrift. Also wenn das eine Mutter nicht gemacht hat, dann musste sie die Kommune verlassen. Und das wollte Lelas Mutter auf keinen Fall. Als dann einige Jahre später die meisten der weltweiten Bhagwan-Kommunen aufgelöst werden, zieht die Mutter nach München und holt ihre Tochter zu sich. Wieder ein Neustart, der Lela zutiefst verunsichert. Noch dazu, wo das Zusammenleben mit der Mutter leider gar nicht funktioniert. Mit 16 zieht Lela deshalb in eine WG, macht dann Abitur und überlegt, wie es jetzt weitergeht. Ich war massiv depressiv, dass ich irgendwann diese Idee hatte, ich möchte nach Pune fahren, in den Ashram. Nach dem Zusammenbruch der Ranch in Oregon gab es dann den Ashram in Pune wieder. Also Bhagwan hatte sich dann umbenannt in Osho und ist wieder zurück nach Pune. Und dort gab es eben auch nach seinem Ableben immer noch diesen Ashram, der einfach so eine Art Zentrum war, dieser Bewegung. Und ich bin da zuerst hingefahren, also in den Sommerferien, einfach als Urlaub, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal wieder in ein Umfeld, wo ich mich auskenne, wo ich einfach daheim bin und wo ich dazugehöre. Also Sie haben das ganze Negative, was Sie ja auch belastet hatte, in der Community in Zürich ausgeblendet gewissermaßen. Ja, also das Negative habe ich gar nicht der Community zugeschrieben, sondern mir selber. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin selber minderwertig. Ich habe mich eigentlich für alles immer ständig geschämt und habe das auf mich selber bezogen. Alles in allem bleibt Lela 3 Jahre lang in Pune. Eine Zeit mit vielen Aufs und Abs, bis sie irgendwann merkt, das kann's nicht gewesen sein. Sie löst sich von dort, von ihrem indischen Freund und kehrt zurück nach Deutschland, studiert und probt den Neustart in ein eigenständiges Leben. Eine Sache, die mich sehr erschüttert hat, war, dass ich gemerkt habe in meinen 30ern, dass ich keine Kinder bekommen kann, aufgrund von einer frühen Abtreibung, die ich gehabt hatte in dieser Indienzeit. Sehr viele Sannyas-Frauen haben abgetrieben. Also Kinder waren ja verpönt bei uns. Es wurden keine Kinder geboren. Wenn jemand schwanger wurde, dann musste er die Community verlassen. Und man hat abgetrieben, wie andere Leute zur Fußpflege gehen. Und ich war eben auch in dieser Indienphase schwanger geworden. Der Abbruch hat in Indien stattgefunden und ist aus dem Ruder gelaufen. Es war offensichtlich, dass ich aufgrund von dieser Vergangenheit eben keine Kinder bekommen konnte. Und das hat mich sehr aufgerüttelt und ich habe wirklich angefangen zu hadern mit meiner ganzen Geschichte, dass ich selbst in meinem späteren Erwachsenenalter noch eingeholt werde von dieser Vergangenheit. Ja, also wo ich versuchen möchte, mein eigenes Leben zu gestalten, eine Familie zu gründen, rauskommt, ja, Elevage, das geht jetzt nicht. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, wie ich irgendwie sauer werde. Und einfach diese Manipulation, die da stattgefunden hat, also die geistige und die emotionale. Und das war für mich der wirklich ultimative Weckruf, dass ich eigentlich einer kompletten Illusion erlegen bin, was diese ganze Community betrifft. Über all das schreibt Lela Goldmund nun ein Buch. Daraufhin melden sich andere Frauen, ehemalige Sannyasin, die ebenfalls emotionalen und sexuellen Missbrauch erlebt hatten. Gemeinsam suchen sie die Öffentlichkeit, äußern sich in den sozialen Medien, doch die meisten derjenigen, die heute noch Oshos Lehre anhängen, interessieren sich gar nicht dafür. Es gab dann auch Leute, die uns richtig angefeindet haben. Also ihr wollt den Namen Oshos beschmutzen. Das sind kleine Einzelfälle. Ja, im Prinzip ist alles super gelaufen und wenn ihr Probleme damit habt, macht halt eine Therapie, so in der Art. Also für mich war das eigentlich nachträglich der größere Schock als meine Kindheit, diese Feststellung, ich werde von meiner eigenen Familie quasi fallen gelassen, weil ich ja das Gefühl hatte, diese Community ist meine Familie Und ich bin da kein Teil davon, mir wird nicht zugehört, mir wird nicht geglaubt. Da habe ich halt gemerkt, also erstens mal diese starke sektenartige Struktur, die da immer noch vorherrscht in den Köpfen. Ja, und das in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht dem entspricht, was da gelebt wurde und gelebt wird. Ja. Die Sannyasins sehen sich ja heute noch als eine Art spirituelle Elite, die nach der ultimativen Wahrheit forscht und ja, sich selber auch hinterfragt. Das habe ich da einfach nicht gefunden. Auch Osho selber. Das ist auch noch ein Punkt, weil das jetzt halt so dargestellt wird, ja, da sind halt ein paar schlimme Sachen passiert in diesen Communities und da haben ein paar Pädophile irgendwie die Gunst der Stunde genutzt. Das hat ja nichts mit Osho zu tun. Also Osho hat es ja nicht gewusst und hätte das ja auch nicht gut gefunden. Die Mehrheit des Sannyasins hätte das nicht gut gefunden. Ja, ich sehe das einfach anders, weil so wie mit uns umgegangen wurde, das sind alles Dinge, die aus Oshos Reden resultierten. Zurzeit lassen Lela Goldmund und ihre Mitstreiterinnen prüfen, ob man eine Sammelklage gegen die weltweit agierende Osho-Organisation anstrengen kann. Doch das erweist sich als schwierig, denn die Vorkommnisse von damals sind längst verjährt. Es war ja so, dass man dabei getreten ist und sein ganzes Hab und Gut abgegeben hat, also materiell. Und dass unser Uru hat materielle Güter angehäuft, wie eben diese Rolls-Royces und Rolex-Uhren und so weiter. Wir unten aber, wir hatten überhaupt nichts mehr. Wir hatten ja überhaupt kein eigenes Eigentum mehr. Der Deal war halt, dass wir in die Kommune eintreten und dass wir im Prinzip von ihm eben geführt werden in der Spiritualität zur Erleuchtung und dass wir uns aber dafür komplett unterordnen müssen. Und dieses Konzept wurde dort halt stark missbraucht. Also ich habe in dieser Zeit in der Kommune gelernt, wie aus einem sehr freiheitlichen und auf Spiritualität und Liebe ausgerichteten System ein System aus Manipulation und Gehirnwäsche entstanden ist und auch eine sehr totalitäre Struktur. Die Esoterik unserer Zeit hat viele Gesichter. Sie kann eine Chance sein für persönliches Wachstum und spirituelle Erfahrung. Sie kann aber auch gefährlich werden, zu irrationalen Entscheidungen führen und zum Abdriften in eine sektenähnliche Gemeinschaft. Der Trend zur modernen Esoterik setzte, von Amerika kommend, etwa Mitte der 60er Jahre mit der New Age-Bewegung ein. New Age ist ein Spektrum aus Yoga und Joghurt, Waldläufen und Walpurgisnacht, stummen Meditierern und lauten Sektieren, brachte es der Autor Hans-Jörg Hemminger amüsiert auf den Punkt. Etwas ernster der Theologe Reinhard Hummel. In der Tat sind nicht ohne kräftiges Zutun der Kirche Defizite und Hohlräume entstanden, die jetzt von anderer Seite neu gefüllt werden. Von den mystischen Alleinheitserfahrungen der östlichen Religionen, von esoterischen Weisheiten, okkulten Praktiken, neureligiösen Bewegungen und Sekten. Der entmythologisierte Himmel wird spiritistisch, theosophisch und anthroposophisch besetzt. Von der Verödung des modernen Lebens abgestoßen, feiern Menschen alte Stammesrituale, umarmen Bäume, möchten sich der kosmischen Urkraft öffnen und durch Tanz und Meditation die kosmischen Schwingungen verbessern. Eine religiöse Konsumentenhaltung entwickelt sich, sowie eine Pluralisierung und Kommerzialisierung des religiösen Lebens, auf die sich die Kirchen nur mühsam einstellen können. Der Sektenbeauftragte Matthias Pöhlmann bezeichnet das immer üppiger werdende esoterische Angebot inzwischen als Fast Food für die Seelen. Er sieht darin eine Fortsetzung des materiellen Konsumverhaltens mit anderen Mitteln. So wie der Mensch die Natur geplündert habe, beute er jetzt die religiösen und kulturellen Überlieferungen aus. Spirituelle Traditionen würden durchgesäppt wie Fernsehprogramme. Freiheit werde als totale Bindungslosigkeit missverstanden. Dabei verfehle der esoterische Sepper nicht nur echte Spiritualität. Er laufe zudem Gefahr, bei der Suche nach dem Übersinnlichen auf Fälscher und Schwindler hereinzufallen. Pühlmann befürchtet auch ein weiteres Anwachsen von Psycho- und Endzeitsekten, weil immer mehr Leute, Zitat, in unserer hochtechnologisierten, effizienz- und karrieregläubigen Gesellschaft nicht zurechtkommen. Und vor allem betrachtet er sorgenvoll die wachsende Verbindung der Esoterik-Szene mit rechtem Gedankengut. Wir können beobachten, dass spätestens mit der Corona-Pandemie in manchen Kreisen die Skepsis gegenüber der Wissenschaft sehr stark gewachsen ist. Also antirationalistische Ausrichtung, auch eben in der Esoterik-Szene, das hängt auch mit dem Erkenntnisanspruch der Esoterik zusammen. Das heißt, es geht um ein höheres, um ein absolutes Wissen, das sich nur sensitiven, sensiblen, erleuchteten erschließt. Also die Erkenntnis geschieht nicht durch wissenschaftliche Bemühungen, sondern durch Erleuchtungserfahrungen. Und da wird es natürlich sehr subjektiv und gleichzeitig auch autoritär. Weil dieses höhere Wissen kann ja letztendlich nicht kritisiert, nicht hinterfragt werden. Viele dieser Anhänger weisen auch eine Nähe zu Verschwörungsideologien auf. Ich möchte es mal verdeutlichen anhand von drei Aussagen, die Verschwörungstheoretiker sagen, die gleichzeitig auch von Esoterikern so gesagt werden könnten. Erstens, nichts ist so, wie es scheint. Das heißt, der Verschwörungsgläubige denkt, nein, das ist alles das Resultat einer geheimen Agenda von bösen Drahtziehern im Hintergrund. Der Esoteriker sagt, das jetzige Sichtbare ist Illusion. Ich brauche Erleuchtung, um das durchschauen zu können. Zweitens, es gibt keinen Zufall. Für den Verschwörungsgläubigen ist ganz klar, alles ist das Resultat von den heimlichen Drahtziehern des Weltgeschehens. Für den Esoteriker ist klar, und da gibt es Spitzensätze, die sehr problematisch sind, wonach zum Beispiel Krankheit auf falschem Denken beruht. Oder dass das, was ich jetzt erlebe an Negativen, eine Folge meines schlechten Karmas ist aus früheren Leben. In manchen Fällen wird das sogar auf die Deutung der jüngsten Vergangenheit in Deutschland ausgedehnt, wonach die Shoah, der Holocaust, letztendlich von Jüdinnen und Juden selbst verursacht und selbst verschuldet sei. Und da wird es natürlich ganz krude. Und die letzte Aussage, alles hängt mit allem zusammen. Das bedeutet für den Verschwörungsgläubigen, eine Verschwörungstheorie illustriert die nächste. Für den Esoteriker, da dominiert das Denken in Analogien. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Ein holistisches Weltbild. Und da merken wir, das sind so ein bisschen diese weltanschaulichen Brückenköpfe. Das heißt, Esoterik und Verschwörungstheorien sind durchaus auch ein Zwillingspaar. Und daraus resultiert ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Medien, der Politik, der Wissenschaft. Und ich denke, dieses Misstrauen schweißt da plötzlich Menschen zusammen, die sagen, wir sind aus Prinzip dagegen. Wofür sie letztendlich stehen, bleibt unklar. Angebahnt hat sich diese Entwicklung schon viel früher. Eine wichtige Richtung im 19. Jahrhundert ist die sogenannte Theosophie. Die Gründerfigur ist Helena Petrovna Blavatsky, eine Deutsch-Russin. Sie hat ihre Karriere, so könnte man sagen, als Spiritistin begonnen. Also sie stand nach eigenen Angaben in Kontakt mit Geistwesen, mit Geistern. Und sie hat dann 1875 zusammen mit anderen die sogenannte Theosophische Gesellschaft in New York gegründet. Ziel war eine Vereinheitlichung aller verschiedenen Religionen auf einer weltanschaulichen Grundlage, also eine Art Überreligion, könnte man sagen. Diese theosophische Bewegung hat viele andere Splittergruppen dann, die sich daraus ergeben haben, beeinflusst, die diese Theorie dann rassistisch interpretiert haben. Und das führte dann auch zu einem Übergang in, ich möchte sagen, rechtsextreme Gefilde, die daran auch angeknüpft haben. Felder, Wiesen, Wälder. Menschen im Einklang mit der Natur. Auf Familienland sitzen, in traditioneller Tracht. Die Frauen mit langen Zöpfen. Bilder einer scheinbar heilen Welt. Doch die Idylle täuscht. Hinter der Kulisse von Landleben und Lagerfeuerromantik verbirgt sich eine toxische Mischung aus Esoterik plus völkischer Ideologie. verbreitet von der aus Russland stammenden Anastasia-Bewegung, die auch in Deutschland immer mehr Zuspruch findet. Anastasia ist die Hauptfigur einer gleichnamigen russischen Fantasy-Romanreihe. Eine Art Erleuchtete, die im Wald in der Taiga lebt, mit Tieren sprechen kann und sich hauptsächlich von Beeren und Nüssen ernährt. In den Anastasia-Büchern geht es um Naturnähe, um ökologisches Wirtschaften, um Ausstiegsfantasien, aber eben auch um knallharten Antisemitismus im Anklang an die Blut- und Boden-Ideologie der Nazis. Die Romane sind Bestseller. Sie wurden in rund ein Dutzend Sprachen übersetzt. Weltweit sollen mehr als 11 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Im Internet kann man sie sogar kostenlos herunterladen. Bei Esoterikmessen kann man immer wieder beobachten, dass auf Büchertischen ganz selbstverständlich auch rechtsesoterische, antisemitische Bücher ausliegen und Bücher aus der Anastasia-Buchreihe. Hintergrund ist, dass die Esoterik-Szene oft die Auffassung vertritt, alles ist gleichgültig. Und genau diese Gleichgültigkeit ist das Problem, dass man sich nicht abgrenzt von antisemitischen und auch menschenverachtenden Aussagen. Anastasia-Familienlandsitze breiten sich in ganz Deutschland aus. Die meisten gibt es in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Alle funktionieren nach demselben Muster. Außen öko, innen braun. Die Bewegung wird inzwischen vom Verfassungsschutz bundesweit als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Julia, eine junge Frau, ist im Anastasia-Ambiente groß geworden. Als sie 8 Jahre alt ist, entdeckt ihre esoterisch angehauchte Mutter die Anastasia-Romane und ist begeistert. Nach und nach dreht sich zu Hause alles um die fiktive russische Figur. Alles Denken und Fühlen wird nach ihr ausgerichtet. Natürlich auch die Ernährung. Das bedeutet, dass es für Julia nur noch Rohkost und Nüsse zu essen gibt. Und Lichtnahrung, Energie aus der Luft. Julia hat über all das in einem Podcast erzählt. Früher waren die Anastasia-Bücher für mich eine Ersatzbibel und ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen, sich damit irgendwie ernsthaft zu beschäftigen. Man darf es nicht ernst nehmen, man darf diese Bücher nicht für voll nehmen. Es ist eine Einstiegsdroge in die rechtsesoterischen Kreise. Viele Jahre ist sie Anastasia-Fan und stellt somit den Schulunterricht und vieles mehr in Frage. Ich bin halt schon mit der Einstellung reingegangen, ja, das ist eher alles Gehirnwäsche, was ich hier von der Schule vorgesetzt bekomme. Deswegen haben mich so Sachen wie Geschichts- oder Politikunterricht oder sowas nicht wirklich zu dem Zeitpunkt beeinflusst, weil ich eh immer dabei saß und mir dachte, das stimmt alles nicht. Julia schottet sich immer mehr ab, wird in der Klasse immer mehr zur Außenseiterin und verliert auch immer mehr Gewicht. Mit 17 Jahren wiegt sie nur noch 38 Kilogramm. Und dann später sind mir die Haare ganz doll ausgefallen und meine Zähne sind halt sehr schlecht geworden. Ich hatte irgendwann halt vorne in den Schneidezähnen hatte ich 2 große Löcher, die man halt auch gesehen hat. Meine Mutter war aber halt immer so, ja, nee, wir Ärzte, die wollen uns nichts Gutes und so. Ich hatte 3 Jahre diese Löcher vorne, die halt immer größer geworden sind, die halt auch wirklich sichtbar waren. Und ich habe mich nicht mehr richtig getraut zu lächeln, weil man es halt wirklich gesehen hat und ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Aber ich habe halt selber geglaubt auch, ja, das ist alles Entgiftung so. Der Körper lässt die schlechten Zähne los und der Körper lässt halt einfach die schlechten Haare los und es wachsen wieder gute und gesunde Haare nach. Dann bricht eines Tages auch noch ihre vermeintlich heile Welt daheim auseinander, denn der Stiefvater trennt sich von ihrer Mutter. Für Julia ein Fiasko. Aber auch der Moment, in dem sie beginnt, über ihr bisheriges Leben nachzudenken. Ich habe mich dann halt so langsam dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte mich nicht so isolieren und nicht so einschränken. Ich habe so einen Freundeskreis gefunden und die sind dann auch mal, keine Ahnung, einfach mal so nach der Schule sind in die Stadt gegangen und haben sich ein Brötchen geholt oder sowas oder haben dann irgendwie da zu Mittag gegessen. Und da ist mir halt klar geworden, wie isoliert ich eigentlich bin und was ich eigentlich verpasse, allein durch diese Ernährungssache. Und ich wollte es nicht mehr und ich konnte es nicht mehr und ich habe halt gesehen, was für ein Wahnsinn meine Mutter da verfallen ist. Julia geht nun heimlich zum Zahnarzt, trägt Jeans statt traditioneller Röcke und befreit sich Stück für Stück von den strengen Anastasia-Regeln. Schließlich löst sie sich ganz von ihrer Mutter, zieht zu Hause aus und beginnt ihr Studium in einer anderen Stadt. Sie möchte Lehrerin werden und im Unterricht dann auch das Thema Sekten besprechen, Kinder aufklären und warnen und genau hinschauen, ob jemand in der Klasse gefährdet ist. Das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass man eben solche Sachen schon früh erkennt. Und Kinder können nun mal nichts dafür. Und selbst wenn sie Mist von sich geben, sie können nichts dafür, weil sie es einfach von den Eltern gesagt bekommen. Und wenn von den Lehrern und Lehrerinnen irgendwie mehr gekommen wäre, wenn die mal mehr nachgefragt hätten oder so, weiß nicht, vielleicht wäre es anders gelaufen. An manchen Schulen hat man das Gefahrenpotenzial inzwischen erkannt und versucht, dagegen anzugehen. Zum Beispiel mit Comic-Flyern, die Informationen auf leichte Art rüberbringen und Jugendlichen Orientierungshilfe bieten. Abenteuer, Weltanschauungen und Vorsicht Sekte heißen sie. Produziert von der Evangelischen Landeskirche Bayern. Im Kosmos der Sektenszene gibt es neben der Anastasia-Bewegung auch noch andere rechte Gruppen, die ökologische Landwirtschaft betreiben, alte Geschlechterrollen und autoritäre Erziehungsmuster pflegen. Etwa die Gemeinschaft Universelles Leben, deren kürzlich verstorbene Gründerin sich für die größte Prophetin seit Jesus hielt. Die Sekte unterhält eigene Wirtschaftsnetzwerke. Zum Beispiel bietet sie über das Unternehmen Lebe Gesund auf Märkten in ganz Deutschland Bioprodukte an. Sektenähnliche Strukturen existieren natürlich nicht nur in rechten, esoterischen Gemeinschaften, sondern auch in der rechtsextremen Szene. Felix Bennekenstein, heute 38 Jahre alt, war 10 Jahre lang aktiver Nazi und deutschlandweit als rechter Liedermacher Flex bekannt. 2011 hat er eine Kehrtwende vollzogen. Heute lebt er in München und hat den Verein Aussteigerhilfe Bayern gegründet. Wie ist er denn ins rechte Milieu geraten? Als Jugendlicher war ich in einem relativ behüteten Elternhaus. Meine Eltern sind immer noch linksdemokratisch, betätigen die sich. Und es führte über eine schwere rebellische Phase in der Jugend und so eine Losgerissenheit quasi, auch Unsicherheiten in mir, also so würde ich das heute sehen, war ich überhaupt erst empfänglich für so ein alternatives Umfeld. Also im Vergleich zu dem, was ich eben gelernt habe, war das durchaus sehr alternativ. Und ich war dann aber durchaus auch von den politischen Inhalten extrem überrascht, weil ich vorher nie darüber nachgedacht habe, wie Rechtsextremisten oder Neonazis überhaupt argumentieren. Und ging davon aus, dass es denen wirklich nur um Hass und Gewalt geht und war komplett überrascht, dass auch über Frieden, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit sinniert wird. Dann ging es aber schon schnell darum, dass diese Staatsfeindlichkeit mich am meisten doch beeindruckt hat, weil ich auch nicht darauf vorbereitet war, dass sie diesen Staat so sehr ablehnen. Das war für mich eine neue Welt. Verschwörungstheorien, gerade rund um den Holocaust. Mein Bruder hat das Down-Syndrom, also waren das viele Sachen, die mich schon beschäftigten, als ich damit in Berührung kam. Und dann war es für mich natürlich eine willkommene Stütze, zu sagen, war alles ganz anders und wird heute nur so behauptet. Und das hat sich dann über die Jahre weiter verfestigt. Klar, man hinterfragt ja auch nicht mehr jeden Tag, warum man was tut oder ob man in eine andere Richtung besser gehen sollte zum Beispiel. Dementsprechend hat es sich in den folgenden Jahren einfach weiter radikalisiert und wurde zum Teil meiner Identität, also der Nationalsozialismus quasi. Ich war schon, bevor ich die rechte Szene kennenlernte, ein sehr schwieriger Jugendlicher. Und mit der Aneignung der Ideologie der rechten Szene, dieser Staat ist sowieso nichts wert und in der Schule wird nur gelogen, vor allem in Geschichte und so weiter. Das war eine willkommene Ausrede, wenn ich heute ehrlich bin, komplett abzubrechen. Ja. Und Ihre Eltern, wie haben die reagiert? die sind, und das hat durchaus seinen Reiz gehabt leider, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, der einfach mal ein Jugendlicher war, die sind komplett aus allen Wolken gefallen, weil sie sich das natürlich niemals hätten vorstellen können, dass eines ihrer Kinder sich ausgerechnet der Hitler-Ideologie anschließt. Und ich fühlte mich immer bestätigt darin, dass ich mit meiner politischen Meinung quasi da verfolgt werde, im eigenen Elternhaus so ungefähr. Also das Selbstmitleid kennt leider keine Grenzen dann. Sie waren ja fast 11 Jahre lang in dieser Bewegung, hatten da auch gewissermaßen Karriere gemacht als Musiker, haben also rechte Texte geschrieben und sind rumgetourt. Wie kam denn dann der Ausstieg oder die Entwicklung Richtung Ausstieg? Ja, der Ausstiegsschritt hat über 3 Jahre gedauert und war vielleicht, wenn ich da heute zurückdenke, die ganze Zeit irgendwo im Kopf verankert. Also ich schätze mal so 7 Jahre lang oder 6 Jahre ging es nur in eine Richtung. Und dann habe ich immer wieder einzelne Sachen in mir gefunden, die entweder keinen Sinn gemacht haben oder bei anderen Leuten Äußerungen, die ich auf einmal nicht mehr tolerieren konnte. Und das waren dann wirklich viele, viele Dinge bis dahin, was ich auch bei vielen Aussteigenden erlebe, so ein Moment, wo man den Führungspersonen nicht mehr nachlaufen möchte, weil man die einfach nicht mehr mag. Also so eine Anti-Haltung gegenüber Autoritäten innerhalb der Szene, das ist immer noch kein Ausstieg. Aber damit hat sich dann bei mir eben einiges entwickelt, wo ich schon merkte, okay, da verändert sich gerade einiges. Der Wendepunkt, eine Schlägerei, bei der ihm andere Neonazis Flaschen auf den Kopf knallen. Benneckenstein erleidet ein Schädelhirntrauma und landet nach dem Krankenhaus für mehrere Monate im Gefängnis, obwohl er in dem Fall ja Opfer und nicht Täter war. In der Einsamkeit der Zelle beginnt sein Umdenkprozess. Ja, das ist die große Kunst, dann den Ausstieg dann auch wirklich zu gehen, weil natürlich eigentlich alles dagegen spricht. Man hat sich da einfach in einem gewissen Raum, in einem Freundeskreis, in Gruppen oder eben auch bei mir, also mit der Anerkennung durch die Musik und so weiter, das spielt ja auch eine Rolle, einfach sein eigenes Leben quasi aufgebaut und das dann einzureißen und auch zu wissen, da gibt es dann kein Zurück mehr. Aber wenn man schon so weit ist, dass man schon drüber nachdenkt, ist es das noch wert, dann spürt man schon auch auf einmal diese Fesseln, dass man genau merkt, okay, ich darf mich jetzt nicht weiter frei entwickeln, sonst habe ich meine Freunde nicht mehr. Und in meiner Biografie ist dann auch noch so, dass meine Frau eine gewisse Rolle spielt, im Ausstieg auch, also weil wir uns innerhalb der Szene kennengelernt haben. Nach seinem Ausstieg galt er in der Nazi-Szene freilich jahrelang als Verräter. Und wenn jemand seinen Namen bei Google eingab, hieß es dort immer noch Neonazi. Dabei war es ihm doch so wichtig, den anderen zu erklären, dass er sich geändert hatte. Hey, ich bin das nicht mehr. Heute ist seine Nazi-Vergangenheit bei Google zwar nicht gelöscht, aber es sind neue Infos über sein Engagement gegen Rechts hinzugekommen. Du musst Verantwortung für Taten übernehmen, auf die du gestern noch stolz warst. Wie wichtig dabei eine vertrauenswürdige Begleitung ist, habe ich selber gemerkt, sagt Felix Benneckenstein und verweist auf seine Plattform Aussteigerhilfe Bayern. Aber aus meinem Gefühl oder aus meiner täglichen Arbeit heraus kann ich das wirklich sagen, dass sich in der jüngeren Vergangenheit einfach Jugendliche melden, die immer mit Begleitung kommen, mit Eltern oder Betreuern. Und in einem Alter, wo man vor ein paar Jahren noch davon ausgegangen wäre, dass da noch nicht mal ein Einstieg richtig stattgefunden haben kann. Wie erklären Sie sich das? Das ist Social Media und die Corona-Zeit. Das sind diese Geschichten und die Rhetorik gewisser rechtsextremer, meiner Meinung nach gesichert rechtsextremer Kreise, um es mal so zu sagen, die ist ja auch in den letzten Jahren stärker geworden. Sie gehen ja auch an Schulen und halten da Vorträge, erzählen über Ihre Lebensgeschichte, über Ihren Ausstieg vor Jugendlichen. Wie sind da so die Reaktionen in den einzelnen Klassen? Kommt ihr richtig ins Gespräch? Ist da Interesse? Wie läuft das? Also ins Gespräch kommt man damit eigentlich immer, was allein schon damit zusammenhängt, wenn man ehrlich ist, dass natürlich Schülerinnen und Schüler sich über Abwechslung im Schulalltag dann auch freuen. Und wenn jemand kommt, der was persönlich erlebt hat, ist das immer noch mal was anderes als die Lehrkraft, die jeden Tag gute Arbeit leistet, aber nicht aus dem Leben erzählt. Ne? Aber nur, dass man ins Gespräch kommt, heißt ja leider auch noch nicht, dass es was Gutes auslöst. Das Problem ist halt, es ist so gewachsen und unter den Schülerinnen und Schülern merke ich halt ganz krass, wie viel näher das einfach gekommen ist. Also selbst in Schulen, in denen das Problem jetzt nicht sichtbar da ist, im Vergleich zu vor 5 Jahren, weiß der durchschnittliche Schüler heute, glaube ich, einfach, was Neonazis wollen, wie sie denken, kennen auch gewisse rechtsextreme Politiker wissen genau, was die so machen, während sie die momentane Bundesregierung jetzt nicht unbedingt aufzählen können. Und daran merkt man wirklich, das hat sich krass verändert. Ich denke aber schon, dass Jugendliche gerade auch, wenn sie mit offenem Herzen durchs Leben gehen, dass die dann schon merken, das ist nicht nur gut, was da gerade läuft. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien bei der Rekrutierung, der Anwerbung von neuen Mitgliedern einer Nazi-Gruppe? Also die spielen eine sehr große Rolle. Wenn man sich jetzt bei TikTok und Co. umschaut, dann hat man das Gefühl, das ist eine riesengroße, 100.000 Leute starke rechtsextreme Szene. Das ist extrem schockierend. Ich bin da auch unterwegs und schaue mir das an und kann es manchmal selber nicht glauben, wie weit sich das entwickelt hat. Aber man muss schon aufpassen, dass man das auch nicht als organisierte Szene irgendwie sieht. Alles, was sich dort entwickelt. Und die Szene selbst, was definieren Sie die? Die ist schwierig in Zahlen zu bemessen, aber die Akteure, die jetzt, ich sag mal, vor der Corona-Zeit noch Demonstrationen en masse gemacht haben und so weiter, klassische Nazi-Aufmärsche, die gibt's alle noch. Und die fischen am Rand dieser Social-Media-Sachen sich die Aktivisten quasi ab. Und das ist mehr als genug für sie. Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterstützt inzwischen Menschen beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene und berät Angehörige, in deren Umfeld sich Personen radikalisiert haben. Wendepunkt heißt das Programm. Eine Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. Eva Müller, die Leiterin. Am Anfang treffen wir uns mit der Person und versuchen uns erstmal einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Wir versuchen als Verfassungsschutz, als Sicherheitsbehörde erstmal eine gewisse Gefährdungsanalyse zu vollziehen, um dann Schutzmaßnahmen zu eruieren. Hat die Person Repressalien zu befürchten, Gewalt aus der Szene, weil sie vielleicht als Verräter jetzt bekannt ist, und wägen dann gemeinsam immer in Abstimmung auch mit dem Ausstiegsbelegen ab, was für Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Das heißt, wir erarbeiten ein Ausstiegskonzept, ganz individuell. Und diese Maßnahmen beinhalten beispielsweise einen Umzug, auch in ein anderes Bundesland, Namensänderung möglicherweise, wenn die Person sehr, sehr gefährdet ist unter ihrem bisherigen Namen. Wir versuchen, am neuen Wohnort mit der Person Fuß zu fassen. Das heißt, wenn sie bisheriges extremistisches Umfeld verlassen hat, dass wir einen Umzug machen, dann Meldedatensperren machen vor Ort, dass die ehemaligen Weggefährten aus der rechtsextremistischen Szene die Person nicht finden können am neuen Wohnort, dass sie geschützt ist. Wir gehen zu Jobcentern, Agenturen für Arbeit, versuchen die Person zu vermitteln, in Arbeit zu bekommen, Weiterbildungsmöglichkeiten zu organisieren. All das, was man quasi braucht, um am neuen Wohnort wieder in Lohn und Brot zu sein, aber auch ein gewisses soziales Umfeld sich aufzubauen. Das bedeutet, wir versuchen auch zu überlegen, wie man dieses Vakuum, was man vorher hatte, was gefüllt wurde durch eine Ideologie, beispielsweise Rechtsextremismus, dieses Vakuum zu füllen. Das heißt, wir versuchen auch am neuen Wohnort vielleicht ein neues Hobby zu finden, eine Vereinszugehörigkeit, Sport, damit die Person da in diesem neuen Umfeld auch Teil der demokratischen Gesellschaft werden kann. Und da sind ganz, ganz viele Maßnahmen notwendig. Erst wenn man sozial stabil ist, eine gesundheitliche, psychische Stabilität hat, kann man sich auch ideologisch quasi von dieser Ideologie distanzieren. So ein nachhaltiger Ausstieg, der umfasst ganz, ganz viele Facetten und muss wirklich sehr tiefgründig auch in diese ganzen psychosozialen Bedürfnislagen eingreifen. Was sind das für Erfahrungen, dass jemand versucht auszusteigen? Was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist Enttäuschung. Wir haben viele Rechtsextremisten, die sehr enttäuscht wurden von der vermeintlichen Kameradschaft, die beispielsweise dabei waren, eine Straftat zu begehen in einer Gruppe, dann an den Weg gerannt sind, als die Polizei plötzlich da war und der eine noch da war und dann ja am Ende ins Gefängnis geht und alle anderen nicht zueinander standen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man eigentlich immer gesucht hat, diese Zugehörigkeit, im Endeffekt doch sich irgendwie herausstellt, dass es nur so eine Illusion war. Und das ist oft so dieser Punkt, wo viele Rechtsextremisten ins Umdenken kommen. Das Entlarvende ist einfach, dass es oft nicht diese Ideologieinhalte sind, die in unseren Rechtsextremisten quasi hinterher eifern und die so attraktiv waren. Es sind wirklich diese psychosozialen Bedürfnislagen. Wenn man jetzt über die Mehrheit unserer Aussteiger spricht, Da kann man ganz oft sagen, dass sie aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen, schon in früher Kindheit Missbrauchsopfer waren, Gewalt erfahren haben, Sucht mitbekommen haben von Familienangehörigen, dass sie im Endeffekt einfach nur diese Zugehörigkeit und diese Aufmerksamkeit benötigt haben, dass es einfach nur ein Hilfeschrei war. Und man muss schon zugeben, dass die rechtsextremische Szene, insbesondere auch online, diese ganzen Echokammern, Telegram, diese ganzen vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt, diese ständige Verfügbarkeit dieser Ideologie übers Internet, dass es doch sehr leicht macht, in so einen gewissen Radikalisierungsstrudel zu geraten. Aber dennoch ist es eine bewusste Entscheidung. Mache ich quasi einen Computer an und gehe auf YouTube und schaue mir solche Sachen an oder eben doch andere? Szenenwechsel. Verlassen wir das rechtsextreme Milieu und wenden wir uns einer gänzlich anders orientierten politischen Gruppe zu. Wir rebellieren für das Leben. Es ist der Aufstand gegen das Aussterben, vielleicht der letzte Aufstand gegen das Aussterben. Die Politik muss unbedingt sofort den Klimanotstand ausrufen. Autobahnblockaden, Hungerstreik, Farbattacken auf Kunstwerke. Klimaaktivisten machen inzwischen mit immer radikaleren Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam. Manche Experten warnen deshalb vor sektenähnlichen Tendenzen in einzelnen Gruppen, zum Beispiel bei der Extinction Rebellion, zu Deutsch Rebellion gegen das Aussterben. Die Bewegung formierte sich 2018 in Großbritannien, hat aber auch hierzulande bereits mehrere tausend Mitglieder. Holger Witzenleiter, Dozent für interkulturelle Kommunikation, engagierte sich 1,5 Jahre lang beim Freiburger Ortsverein der Extinction Rebellion. Inzwischen hat er die Gruppe verlassen. Klimaschutz ist dem heute 50-Jährigen immer noch wichtig. Aber so wie es dort lief, machte es irgendwann keinen Sinn mehr für ihn. Ich habe mitbekommen, wie bei vielen aus Idealismus allmählich Fanatismus wurde, sagt er. Und wie die Bewegung Leute ausbrennt. Also wir haben dann schon Menschen, die, sag ich mal, sensibler sind als der Durchschnitt. Und diese Menschen haben durch die Gruppen oder in den Gruppen selber noch mehr Angst. Ja. Es wurde immer eigentlich mit Katastrophe und mit dem möglichen Aussterben der Menschheit argumentiert. Und das tut den Menschen in diesen Gruppen nicht gut. Ja. Das macht Druck und ist keine gute Sache. Sieht er in der Fokussierung auf dieses Worst-Case-Szenario Parallelen zu Sekten, die ja häufig eine Endzeit beschwören? Ich hatte es sehr früh tatsächlich schon gehört, und zwar von der Publizistin Jutta Ditfurt. Sie hat ihren Hintergrund aus der Grünen Partei und sie sprach dann damals von Extinction Rebellion als einer puritanischen Endzeitsekte. Ich kenne diesen Vergleich immer wieder. Ich würde dem nicht wirklich zustimmen, verstehe allerdings, woher die Kritik rührt. Ja. Wenn wir uns mit diesen Gruppen beschäftigen, gibt es eben so zwei Punkte, die vielleicht eine Gemeinsamkeit mit Sekten haben. Das eine, das Puritan im Sinne von, ich versuche jetzt jedes Gramm CO2 einzusparen, ich versuche mein Leben so umzugestalten, damit ich so wenig wie möglich Impact auf die Umwelt, auf das Klima, auf Tiere, auf andere Menschen habe, also eine unbedingte Achtsamkeit. Und das ist sicherlich durchaus vergleichbar mit dem, was wir vielleicht auch in Sekten finden, in denen unbedingt bestimmte religiöse Gebote befolgt werden. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist dieses eschatologische Weltbild, ja, das sozusagen immer mit dem Weltuntergang argumentiert, was natürlich einen gewissen Druck auf die Menschen ausübt. Von daher Verständnis für die Kritik, ja, warum das verglichen wird. Wenn wir aber tatsächlich Sekteneigenschaften ansetzen und das vergleichen, sehen wir, die Menschen können jederzeit aussteigen und können sich auch gegen den Druck wehren. Also es fehlen dann doch sehr viele Punkte, die letztendlich die Gruppen- und Klimagerechtigkeitsbewegung zu Sektengruppen machen würden. Holger Witzenleiter stieg 2021 bei den Extinction Rebellion aus. Den Schlusspunkt bildete ein Erlebnis während einer Protestaktion im Dannenröder Wald. Bei der Besetzung des Dannenröder Waldes, die vor einigen Jahren von Klimaaktivistinnen durchgeführt wurde, um die Autobahn A49 zu verhindern, waren wir unter anderem auch vor Ort, um die Aktivistinnen zu unterstützen gegen diese sinnlose Autobahn. Und damals wurde zu Spenden aufgerufen, also Sachspenden vor allem. Wir hatten damals aus der Ortsgruppe von Extinction Rebellion in Freiburg einige Spenden auch überbracht. Darunter waren unter anderem eben vegetarische Gummibärchen, die aber nicht vegan waren. Und das war ganz interessant. weil die wurden zurückgewiesen und ich dachte mir, ich esse das selber, hatte das in der Tasche und naschte so die Gummibärchen und wurde dann tatsächlich auch von dem Aktivisten angesprochen, dem er sagte, dass strikter Veganismus herrscht und diese Gummibärchen sind nur vegetarisch und nicht vegan und ob ich die bitte woanders essen könnte. So legitim die Anliegen der Klimaaktivisten auch sind, mit ihrer Art des Protestes manövrieren sich radikale Gruppen eher ins Abseits. Deswegen hat zum Beispiel die vormals letzte Generation inzwischen ihren Namen und auch ihre Strategie geändert und hofft damit auf breitere Akzeptanz in der Gesellschaft. Religiöse Sekten dagegen basieren seit jeher auf dem Prinzip von Macht und Manipulation. Menschen, die dort andocken, fühlen sich erstmal emotional geborgen, bis sie früher oder später aus ihrem spirituellen Traum erwachen. Mitnichten erleuchtet, sondern hinters Licht geführt. Ein Muster, das weltweit Gültigkeit hat, so Karol Künzlin-Zielinski von der Sekteninfo Berlin. Was ich faszinierend finde, ist, dass die Dynamik komplett identisch ist. Also das ist relativ kulturunabhängig. Die Ausprägung, die Erscheinungsform dieser Gruppen ist natürlich unterschiedlich. Angefangen natürlich von der Sprache, die man dort spricht, und den Ritualen, den Symboliken, die man benutzt. Aber wenn man sich dann anschaut, wie diese Gruppen konstituiert sind, wie die Machtverhältnisse innerhalb dieser Gruppen sind, dann sind sie vergleichbar mit Gruppen hier bei uns zu Hause, in Deutschland, in Europa. Die weit verbreitete Ansicht, dass in erster Linie labile oder schwache Menschen gefährdet sind, einer kultischen Gemeinschaft beizutreten, stimmt übrigens nicht. Untersuchungen zeigen, dass es offenbar keine spezielle Persönlichkeitsstruktur gibt, die einen besonders anfällig dafür macht. Eher sind es aber junge Leute zwischen 20 und 25 Jahren, auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben. Die Stimme der Vernunft ist leise, hat Sigmund Freud einst gesagt, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat. Zumindest versuchen die Beratungsstellen, sich angesichts der wachsenden Sektenszene Gehör zu verschaffen, aufzuklären, Ausstiegswillige zu unterstützen, Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die einzelnen Plattformen und Hotlines verzeichnen inzwischen einen Rekord an Hilferufen. Vor allem wenden sich auch immer mehr Angehörige an uns, konstatiert Matthias Pöhlmann. Das Problem ist für Angehörige zunächst mal mit der eigenen Ohnmacht zurechtzukommen. Also ich habe Menschen, die dann wirklich sehr verzweifelt sind, die sich sehnen jetzt nach einem Patentrezept, wie man da jemanden wieder herauslösen kann. Und ich rate dann dazu, auch mit der eigenen Ohnmacht erstmal klarzukommen. Wichtig ist es, Kontakt zu halten zu den betreffenden Menschen. Ich vergleiche das gern auch mit einem Marathonlauf. Das heißt, das kostet viel Zeit und Kraft auch. Aber wichtig ist Kontakt erhalten. Und ich sage immer, wer da raus möchte aus solchen Gruppen, kommt auch heraus. Unterstützung von Seiten der Familie ist das A und O, betont auch Sylvia, ehemals Mitglied der koreanischen Sekte Shinjeonji. Den Angehörigen, die damit zu kämpfen haben, dass ihre Kinder da drin sind, ihre Partner oder ihre Freunde, denen möchte ich einfach immer wieder sagen, habt weiterhin Hoffnung und gebt eure Freundschaften nicht auf oder eure Kinder, sondern seid bei ihnen. Denn wenn jemand da drin ist und er dann raus will und niemanden hat, der ihn aufhängt, wird es viel schwieriger. Aber wenn man immer jemanden hat, der einen unterstützt von außen und sagt, ich bin für dich da, dann ist es einfacher, aus so einer Gruppierung rauszukommen. Es war ein langer Weg zu mir selbst, erinnert sich die Spanierin Lola Fernandes, die einst dem Opus Dei angehörte. Ich hatte alles verloren, aber mein Leben wieder gewonnen. Erst ganz allmählich entdeckst du wieder den Geschmack des Lebens. Die Sonne, die Berge, das Meer, die Musik. Es ist, als wären deine Gefühle geblockt gewesen. Aber eines Tages löst sich der Stöpsel in dir und knallt wie ein Sektkorken. Und du spürst, dass du wieder lebst. Oder, um es mit der Lyrikerin Hilde Domin auszudrücken, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Einmal Erleuchtung und zurück. Sie hörten eine lange Nacht über Sektenaussteiger von Margot Litten. Es sprachen Christian Baumann, Julia Fischer und die Autorin. Manuskript und Regie die Autorin. Ton und Technik Helge Schwarz. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über das glücklichste Volk der Welt, das 35 Jahre nach seiner Wiedervereinigung nicht mehr ganz so glücklich wirkt. Wie kommt das eigentlich? Ein Journalistenduo aus Ost und West hat sich auf die Suche begeben und verblüffende Antworten gefunden. Seien Sie gespannt auf eine Forschungsreise in Deutschland in der langen Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost und West. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.